Crop-FM-Ausgabe Nummer 302. Wir schreiben den 28. Juni 2013. Mein Gast heute Abend ist ein weiteres Mal Robert Fleischer. Freue mich sehr. Und es geht um Exopolitik und Bewusstseinsforschung. Herr Robert Fleischer muss Hörerinnen und Hörern dieser Sendung wohl nicht mehr genauer vorgestellt werden. Er ist Koordinator der deutschen Exopolitik-Bewegung und bei mir heute live zu Gast am Telefon. Hallo Robert. Hallo Tarek, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ja, und du kommst laut und klar rein, wunderbar. Ich rede auch laut und klar, so laut und klar es geht. Ja, wunderbar, sehr schön. Du bist auch gerade mitten in einem Umzug, habe ich gehört. Ja, genau. Um mich herum türmen sich die Kisten und die Katze weiß vor Glück überhaupt nicht, in welche sie zuerst springen soll. Ja. Ja, mir steht das jetzt dann auch in 2 Monaten oder so bevor und ich fühle mit dir. Ja, danke. Ja, trotzdem danke, dass du mitten in diesem Chaos, ich kann mir vorstellen, was für ein Chaos das ist, Zeit gefunden hast, noch mit mir zu sprechen. Wir machen, Folge ist ja übrigens auch im Juni, das scheint irgendwie jetzt so Tradition zu werden, dass wir da im Juni ein Exopolitik-Update auf CropFM machen. Vielleicht beginnen wir gleich mit Exopolitik 2013 sozusagen. Was gibt's an aktuellen Dingen, was gibt's für Projekte Exopolitik? Wo, was passiert? Ganz aktuell haben wir ja gerade zu Besuch bei Mr. Crop FM online gestellt, einen Beitrag, den wir schon, glaube ich, 2010 relativ am Anfang in unserem Exo-Magazin hatten. Da sieht man dann den Herrn Crop FM auch mal und hört ihn nicht immer nur. Und er kommt dann noch sympathischer und überzeugender rüber als nur am Radio, finde ich. Okay. Und wenn man sich das anschaut, ist also jetzt kostenlos zu sehen auf unserer Startseite exopolitik.org, ist es verlinkt, dann sieht man auch, dass der Herr Alobaidi ja tatsächlich auch selber sehr viele interessante Meinungen hat und selbst mal interviewt werden müsste und nicht immer nur den Interviewer spielen sollte. Ja, es passiert eh immer wieder, aber also ich verwehre mich dagegen, dass ich mit Bild überzeugender bin. Also ich liebe Radio und ich glaube, das ist im Interesse aller, dass es ohne Bild bleibt. Aber, ja. Aber okay, mögen die Meinungen auseinandergehen. Auf jeden Fall, was gibt es noch Neues? Wir haben mal geschaut, wer unsere Website so besucht. Das ist ja so, ab und zu gucken wir da schon mal rein. Ganz am Anfang, muss ich sagen, war das Interesse von staatlichen Behörden und amerikanischen Sicherheitsdiensten an Exopolitik Deutschland höher. Inzwischen sind es also tatsächlich viele interessante Behörden, vor allem aus Österreich, die Exopolitik besuchen. Also neben dem österreichischen Bundesministerium für Inneres, Sektion 4, dem österreichischen Parlament, dem österreichischen Wissenschaftsministerium und dem Bundesministerium für Landesverteidigung ist es auch das Bundeskanzleramt in Wien, aber zum Beispiel die Sächsische Staatskanzlei, die Niedersächsische Landesregierung der Freistaat Thüringen, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ist auch da, wow, die Bundeswehr, die Schweizer Regierung. Und auch auf europäischer Ebene bekommen wir immer mal wieder Besuch von der Europäischen Kommission, vom Europaparlament oder von der European Defence Agency. Das ist also das Ergebnis einer kurzen Recherche in unseren Logs, die wir natürlich aus Sicherheitsgründen laufen haben müssen. Ist, wie man sieht, also keine schlechte Idee. Das soll natürlich nichts bedeuten, ja. Also weder stehen wir irgendwie, läuft irgendwelche Ermittlungen gegen uns oder noch hätten wir irgendwas zu verbergen, noch bin ich der Meinung, dass da wirklich also unbedingt der sächsische Ministerpräsident vor dem Computer sitzt und sich die neuesten UFO-Berichte reinzieht. Es kann also durchaus auch der Pförtner sein, aber es ist schon wirklich interessant, dass es also ein ungebrochenes Interesse von diesen Behörden an Exopolitik gibt. Aber das ist ja gut, ne? Und ich meine, es kann ja nicht schaden, wenn auch einmal ein Minister sich vielleicht ein bisschen dafür interessiert, was sich da so abspielt, ne? Absolut, Tarek. Und die kennen jetzt auch alle dein Gesicht. Toll, danke. Ansonsten, was ich sehr interessant fand, war man kann es regelrecht schon als Kampagne bezeichnen, UFO-Alarm in Deutschland wurde ausgerufen in der deutschen Presse. Ja. Laut mehreren Presseberichten verunsichert ein längliches schwarzes Flugobjekt die deutsche Bevölkerung. Was steckt dahinter? Darüber habe ich einen langen Artikel geschrieben und auch ein bisschen recherchiert. Die UFO-Experten des sogenannten zentralen Erforschungsnetzes außergewöhnlicher Himmelsphänomene in Mannheim, um den weltweit reputierten UFO-Forscher Werner Walter, haben nämlich eine Pressemeldung rausgegeben, dass die UFO-Meldungen sich seit dem 6. Juni massiv erhöht hätten und Hintergrund sei ein Solarzeppelin aus einer Kinderzeitschrift IPS, der für UFO-Alarm sorge. Das habe ich mal nachrecherchiert. Ich habe also mal bei den anderen UFO-Vereinen nachgefragt, wie viele UFO-Meldungen die jetzt reinbekommen haben, und bei denen war also großes Kopfschütteln. Keiner von denen hat gesagt, sie haben jetzt viel mehr Meldungen reinbekommen. 6 Meldungen bei der DGUFO, 10 bei der MUFON, 5 bei GEP, 17 Meldungen bei der UFO-Datenbank. Aber jetzt kommt's, keine davon lässt sich mit einem Solarzeppelin aus der Kinderzeitschrift IPS erklären. Der Astrophysiker Illo Brandt von Ludwiger, Chef von MUFON CES, sagt, unsere 10 Sichtungsmeldungen seit dem 6. Juni behandeln kugel- oder tellerförmige Objekte, aber nichts Längliches wie einen Solarzeppelin. Habe ich also selbst mal bei CNAP angerufen, bei Werner Walter, und er hat mir gesagt, dass wir eigentlich in diesem Monat genauso viele Meldungen bekommen haben wie im Durchschnitt in den 6 Monaten zuvor. Ich habe ihn gefragt, wie es denn kommt, dass die anderen UFO-Vereine von der angeblich massiven Erhöhung an UFO-Meldungen durch Solarzeppeline nichts mitbekommen haben. Und da hat er gesagt, und das zitiere ich, das ist denen ihr Problem, die sind ja nicht der Nabel der Welt. Gut, also hat er schon recht, aber trotzdem. Ja. Ja, was lernen wir daraus? Der Nabel der Welt befindet sich offenbar bei CNAP in Mannheim. Okay, dem ist nichts hinzuzufügen. Jemand schreibt im Chat, habe ich jetzt wirklich Yps gehört? Ja, du meinst wirklich das Yps-Heft, Yps mit Gimmick. Ich habe es geliebt als Kind. Ich erinnere mich noch an die Marionetten und so weiter. Und da gab es jetzt offenbar auch einen großen schwarzen Zeppelin. Es ist ja übrigens so, dass Yps hat es zwischendurch nicht gegeben und ist neu aufgelegt worden. Und der IHAPA-Verlag hat groß die Werbetrommel gerührt, extra einen Werbetrailer produzieren lassen für viel Geld. Mehrere Werbeagenturen haben um diesen Auftrag gepitcht, wie man so schön sagt. Und eine hat gewonnen und hat dann also einen schrulligen Trailer produziert über den Solarzeppelin. Und in diesem Trailer, der klingt geradezu schon prophetisch über die gewünschten Auswirkungen von diesem fliegenden Plastikding auf die Bevölkerung. Ja, da heißt es Grusel, Verwirrung, Schock, Skandal umwittert, geheimnisvoll. Also es ist eigentlich dann genau das, woran sich CNAP willentlich oder also wissentlich oder unwissentlich beteiligt hat, muss man so sagen. Also mit UFO-Forschung hat es jedenfalls nichts zu tun. Interessant fand ich auch, wenn du mich fragst, was es Neues gab, dass England neue UFO-Akten rausgebracht hat. Davon hat man ja nun in der deutschen Presse so gut wie gar nichts gehört. Da muss ich was sagen dazu. Also ich höre in der Früh immer ein beliebtes österreichisches Radioprogramm namens FM4 und ich liebe einfach die Morning-Moderatoren dort. Und da kam in den Nachrichten, meistens wird das von BBC übernommen, tatsächlich sogar Nick Pope live in einem kurzen Ausschnitt und hat also berichtet, dass da diese Akten freigegeben wurden und dass man sich aber nicht allzu viel jetzt erwarten soll. Aber es stimmt nicht ganz. Also ich habe es in der Früh im Radio gehört. Ich war ganz begeistert. Okay, super. War das österreichisches Radio? Ja, wie gesagt. Ihr Österreicher seid eben einfach viel cleverer und offener für solche Thematiken als wir hier in Deutschland. Das stelle ich immer wieder fest. Das sagst du nur deshalb, weil du nicht in Österreich wohnst. Aber egal. Also, pass auf, ich war vor kurzem erst in Wien, ja? Wann war das? Vorletztes Wochenende, beim UFO-Kongress We Are Not Alone, der super Kongress übrigens, wie immer ausgerichtet von Mario Rank, der ja Mr. Multitalent in Sachen UFOs Österreich ist, der auch Chef der österreichischen DGUFO ist, und da gab es also wirklich viele interessante Leute, spannende Fragen, und da hat man mal wieder gesehen, wie offen in Österreich mit diesem Thema umgegangen wird. Also ich fand es immer wieder überraschend, und ich muss auch sagen, also dass eine große Anzahl der Exopolitik-Aktivisten, die uns unterstützen, tatsächlich aus Österreich kommen. Ja, Österreich und Schweiz, muss man so sagen. Naja, freut mich. Aber wie gesagt, also die Stimmung hier ist eigentlich genauso skeptisch, negativ, wie überall anders auch, glaube ich. Also sehe da nicht allzu viel Unterschied. Aber Zurück zu den britischen Akten, die veröffentlicht worden sind. Ich finde es nämlich interessant, ganz am Anfang, als das britische Nationalarchiv begonnen hat, diese Akten zu veröffentlichen, da haben die ja auch immer solche Videos gemacht. Und am Anfang hatten sie Nick Pope dabei, der ja der durch dieses Video geführt hat, das dann auch bei YouTube veröffentlicht wurde. Und der war ja früher selbst mal beim britischen Verteidigungsministerium angestellt und dort als Mitarbeiter in dieser UFO-Abteilung tätig und hat also offenbar für das britische Nationalarchiv zu viel Spekulation, zu viel Staub aufgewirbelt, ja, zu viele interessante Akten gefunden, die man präsentiert, die in diesem Stapel vorhanden sind. Das ist meine persönliche Interpretation, nachdem ich also jetzt schon zum wiederholten Male den eher schnarchnasigen David Clark sehe, der jetzt also seitdem durch die Veröffentlichung dieser britischen Videos, dieser britischen Nationalarchiv-Videos führt, der ist ja bekanntermaßen skeptisch und dämpft also völlig erwartungsgemäß jegliche Erwartungen an spektakuläre Enthüllungen. Es ist wirklich unglaublich, wie langweilig dieser Mann dieses ganze Thema behandelt in einem 9-minütigen Video. Wer es überhaupt schafft, das bis zum Ende zu ertragen, da sagt David Clark, der ja eigentlich Folkloreforscher ist, ja, Feen und Geister und sowas, muss man ja auch noch sagen dazu. Er sagt, über UFOs wird oft gesagt, dass die Wahrheit irgendwo da draußen ist. Meiner Meinung nach ist die Wahrheit hier in diesen Akten. Und da habe ich schon in meinem Kommentar vor ein paar Tagen dazu geschrieben, dass das ja sein mag. Aber ist das auch die ganze Wahrheit? Wie sieht es denn aus mit den Akten, die als Top Secret eingestuft sind? Wurden die überhaupt jemals ans Nationalarchiv übermittelt? Und tatsächlich hat also erst vor 2 Tagen Nick Pope sich dabei zu Wort gemeldet. Da wurde interviewt von Robert Hastings, ein wichtiger amerikanischer UFO-Forscher, der vor allem bekannt geworden ist durch seine Veröffentlichungen in Bezug auf UFOs und Atomwaffenstützpunkte und auch durch die Pressekonferenz UFOs and Nukes, wo er also hochrangige Militärs präsentiert hat im National Press Club und die man sich auch auf Exopolitik anschauen kann. Und Nick Pope sagt, in Wahrheit enthält das Informationsfreiheitsgesetz in Großbritannien weitreichende Ausnahmeregelungen, die die Bereiche Verteidigung, Sicherheit und Geheiminformationen betreffen. Außerdem sind die nun zugänglichen Dokumente vor ihrer Freigabe für die Deklassifizierung begutachtet worden. Ja? Also er kritisiert sogar direkt David Clark und sagt, einige Leute würden wahrscheinlich den Begriff nützlicher Idiot verwenden, um seine Nachplapperei der Vorgaben durch das Verteidigungsministerium zu beschreiben. Und das ist natürlich jetzt eine drastische Ausdrucksweise, aber man muss dazu sagen, dass es also tatsächlich Hinweise gibt, dass UFOs also tatsächlich auch in Großbritannien Dinge getan haben, die für die nationale Sicherheit von Belang sind. Denken wir nur mal an den Vorfall Rendlesham Forest von 1980. Da beschreiben ja immerhin Augenzeugen, wie dieses Flugobjekt so eine Art Laserstrahl ins Atomwaffendepot geschossen hat. Also ich meine, wenn das nicht von Belang für die nationale Sicherheit ist, dann gibt es wahrscheinlich eh kaum was. Nick Pope, wie du eh schon gesagt hast, war ja einer der quasi geladenen Gäste, einer der 40 Expertinnen und Experten, Forscherinnen und Forscher des Citizen Hearing on Disclosure. Im April 2013, also vor 2 Monaten, hat es stattgefunden, circa Ende April, Anfang Mai. Und da gab es ja einige interessante Berichte wieder. Es gab aber diesmal auch eben ehemalige Kongressabgeordnete, die im Prinzip hat Steve Bassett, er hat versucht, ein Hearing nachzustellen. Es war natürlich kein richtiges Hearing, es waren auch keine aktiven Politiker und Politikerinnen, aber trotzdem, er hat also ehemalige Kongressabgeordnete dazu bewegen können, dass sie dort beiwohnen, und die waren auch alle sehr beeindruckt. Das kann man schon so sagen, wobei sie sich natürlich in ihren Statements nicht allzu sehr aus dem Fenster gelehnt haben. Ne? Also es sind ja auch ehemalige Kongressabgeordnete, zum Beispiel der Kongressabgeordnete Bartlett, der sagt, es ist nicht die Frage, ob es UFOs oder Außerirdische gibt oder nicht. Es ist vor allem eine verfassungsrechtliche Frage. Ich denke, der Kongress schuldet den amerikanischen Bürgern eine Anhörung zu diesem Thema. Ich denke, damit hat er schon recht. Aber die allermeisten haben sich eigentlich so in der Richtung geäußert wie, naja, wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen im Universum und man sollte sich das mal angucken. Also keiner hat jetzt wirklich was gesagt, so wie, ja, wir fordern die Freigabe von Informationen der Regierung über UFOs und außerirdisches Leben. Und sowas in der Art hatte ich mir eigentlich auch schon erwartet. Man muss ja dazu auch sagen, dass diese Leute allesamt, die da geladen wurden, ja nicht einfach so dahingegangen sind, weil sie sich von vornherein schon immer für UFOs interessiert haben, sondern weil sie eingeladen worden sind, Geld bekommen haben, $20,000 pro Nase, soweit ich das verstanden habe. Und im Grunde auch, an einer Filmproduktion teilgenommen haben. Ne? Also sie haben, und das ist der merkwürdige Spagat, den man dem Citizen Hearing on Disclosure vorwerfen muss, dass sie auf der einen Seite versucht haben, eine ernsthafte Veranstaltung zu machen, auf die vielen Hinweise, die es da gibt in Bezug auf außerirdisches Leben, auf Besuche von intelligenten Spezies auf unserem Planeten hinzuweisen, aber auf der anderen Seite der ganze National Press Club ja eigentlich umgebaut worden ist, also zumindest dieser Ballroom, wo das stattgefunden hat, wo ich auch mal drin rumgelaufen bin, um eine Filmkulisse darzustellen. Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf den Dokumentarfilm, der dann dabei rauskommen wird. Ich habe schon den Verdacht oder die hoffnungsvolle Vermutung, dass es sich dabei um einen Dokumentarfilm handeln wird, der vielleicht ein bisschen substanzvoller sein wird als Sirius. Und über Sirius werden wir ja dann auch noch sprechen. Ja, er macht einen recht interessanten Spagat, aber man könnte ja auch sagen, er nutzt quasi seine Mittel optimal. Ne? Genau, wahrscheinlich muss man das in Amerika auch machen. Ich habe Steve Bassett vor dem Citizen Hearing lang und breit interviewt in einer Exo News Sendung, die es auch kostenlos zu sehen gibt auf Exo Politik, allerdings auf Englisch. Und da hat er eben auch gemeint, dass es ihr Hauptziel ist, halt in die Medien zu kommen, in die Massenmedien. Und ich sag mal, zumindest was Deutschland betrifft, ist ihm das also nicht gelungen. Aber ich weiß nicht, wie es in Amerika oder in Österreich ausgesehen hat mit der Presseberichterstattung. Nicht viel besser, aber es war sicherlich das größte Event bisher, auch das längste, also die ersten beiden, also die erste fand ja 2001 statt, von Stephen Greer noch organisiert, dann gab es glaube ich eine 2009, wo es vor allem um militärische Zeugen, oder 2007, und jetzt eben die letzte 2013, und diese Hearings, ich meine, in diesem Gespräch mit Steve Bassett, da stellst du mir eine meiner Meinung nach wirklich sehr interessante Frage, auch natürlich schwer zu beantworten. So sinngemäß, glaube ich, sagst du da, wenn ich mich recht entsinne, dass wenn also da die, und da wussten wir alle noch gar nichts von Ed Snowden und so weiter, aber sinngemäß sagst du also, bei all dem, was da eigentlich schon offenkundig ist und also absolut ignoriert wird von der Regierung, wo überhaupt nicht drauf eingegangen wird, und jetzt könnte man eben diese ganzen NSA-Skandal dann noch drauf poppen und warum soll dann irgendwer auf seine Pressekonferenz reagieren? Vor allem, zumal da ja Steve Bassett wirklich als sein Ziel sich setzt, Disclosure. Ne? Er möchte quasi so viel Rummel erzeugen, wenn man ihm zuhört, dann so erklärt er das irgendwie, dass es irgendwann nicht mehr übergangen werden kann. Aber deine Frage war dann eben an ihn, ja, aber irgendwie, das schaut ja eigentlich sehr schlecht aus, denn es wird alles mögliche ignoriert, auch viel unmittelbar bedrohlichere Dinge. Und da weiß er nicht wirklich eine Antwort drauf, kommt mir vor. Ja, ich habe ihn ganz konkret gefragt. Ich habe ganz konkret darauf angesprochen, dass derselbe Obama, von dem er erwartet, immer noch, dass er sich vor die Welt öffentlich stellt und die Wahrheit rausrückt über das, was die amerikanische Regierung zu UFOs und Außerirdischen weiß, dass derselbe Präsident Obama ein paar Tage zuvor ein Gesetz erlassen hat, das gegen den Willen der Bundesstaaten in Amerika dem Gentechnikkonzern Monsanto erlaubt, genmodifizierte Pflanzen anzubauen, wo man ja also schon sieht, wo der Hammer hängt, wie man so schön sagt, ja. Also wer eigentlich das Sagen hat in diesem Land und nach welchem Wind der Präsident der Vereinigten Staaten sein Fähnchen dreht, wie man so schön sagt. Und es ist sicher ja, nicht nach der öffentlichen Meinung. Also ganz sicher nicht, ja, denn dann wäre Amerika sicherlich nicht das Land mit den meisten Militärbasen weltweit und wäre in mehrere Kriege und inoffizielle Scharmützel überall auf dem Globus verstreut, dann würde Amerika sicherlich auch nicht eine ganze Schar von PR-Agenten unterhalten, die die öffentliche Meinung im Rest der Welt zugunsten von Amerika beeinflussen. Und dann hätte Amerika vielleicht auch keinen Außenminister, der nachgewiesenermaßen ja Mitglied eines äußerst elitären Geheimzirkels namens Skull and Bones ist, wie er selbst zugegeben hat im Fernsehen. Es ist also keine Verschwörungstheorie. Also mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, bei all den Problemen, vor denen Amerika jetzt im Moment steht, ich will jetzt hier nicht weltpolitisch werden, aber denken wir nur mal an die Sache mit der Überschuldung und Bürgerrechte. Ja. Ich meine, da gibt's so viele Down-to-Earth-Problems, ja, vor denen die stehen. Ich glaube, das allerletzte, worüber die jetzt nachdenken, ist eigentlich, dass sie jetzt hier eine Wahrheit über UFOs oder Außerirdische bekannt geben. Also ich glaube, es ist, also aus meiner europäischen Sicht zumindest, ist das nicht gerade realitätsnah, das ernsthaft anzunehmen, dass das passieren würde, aus dem Munde des amerikanischen Präsidenten. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie viel wissen Sie überhaupt über das Phänomen und gibt es da überhaupt was zu disclosen und so weiter und so fort. Aber jetzt mal abgesehen davon, ich gebe dir völlig recht, also ich glaube, sollte das Phänomen selbst nicht dazu zwingen, sich dem mehr damit auseinanderzusetzen, wird sich da nichts tun. Und mit das Phänomen selbst zwingt quasi zur Auseinandersetzung, meine ich, dass es einfach verstärkt auftritt, dass nicht ein paar oder vielleicht einmal 100 Leute irgendwo was sehen, sondern Tausende und das wirklich weltweit, dann, naja, wird es sicher in der Presse landen, aber dann ist noch immer die Frage, wie jetzt damit umgegangen wird. Also das hatten wir alles schon, Phoenix Lights und so weiter. Keine Ahnung. Also, aber auf das möchten wir auch. Ja, ich glaube, wir brauchen eigentlich, damit das Thema wirklich mal wieder in dem Rahmen weltweit behandelt wird, wie es wie die UFO-Forscher oder wie die Disclosure-Aktivisten sich das wünschen, bräuchte man wirklich wieder eine massenhafte Sichtungswelle, so wie in Belgien in den 90er Jahren oder wie Phoenix Lights, ja, wo dann ja sogar der Gouverneur vor die Presse getreten ist und das alles lächerlich gemacht hat, um die Öffentlichkeit davon, also ja, um das öffentliche Interesse klein zu halten, die ja dann später auch eingeräumt hat. Ja. Also, er hat es widerrufen und er hat noch dazu zugegeben, 2007, glaube ich, war das, dass er selbst diese Objekte gesehen hat und dass es tatsächlich massive, riesige, dreieckige Objekte waren. Also da, ich meine, da kennt sich keiner mehr aus. Es ist, so, genau, das sieht man, also das ist ein Gouverneur, der hat das Ding selbst gesehen, das muss eigentlich in dem Moment, als Five Symington, damals Gouverneur von Arizona, gesehen hat. Er war ja selbst Air Force-Pilot mal gewesen, kennt sich also ein bisschen damit aus, was da rumfliegt. Ja. Es muss ihn wirklich geschüttelt haben im Innersten. Es muss sein Weltbild völlig auf den Kopf gestellt haben. Und trotzdem hat er sich entschlossen, dass er bei der Pressekonferenz, die er dann einberufen hat, seinen Polizeichef in Alien-Kostüm vorführt und sagt, der ist der Schuldige, um das in der Öffentlichkeit klein zu machen. Das sieht man ja mal, in was für einem Interessenskonflikt man als Politiker sein kann, dass man auf der einen Seite sowas gesehen hat, genau davon überzeugt ist, dass es das gibt und auf der anderen Seite aber natürlich als Person, die ein öffentliches Amt bekleidet, auf gar keinen Fall sowas irgendwie auch noch befördern kann, weil dann ist man weg vom Fenster oder Schlimmeres. Ja, aber vielleicht hat er genau deshalb, weil es ihn eben so erschüttert hat, das Ganze runtergespielt. Das kann sich auch so verhalten. Vielleicht nachdem er gemerkt hat, er kann damit irgendwie nicht umgehen, wollte er auf keinen Fall das jetzt auch noch bestätigen und da irgendwie Panik auslösen. Keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, er hat ja auch gesagt, dass er auch bei der Air Force angefragt hat und überhaupt und keine befriedigenden Antworten bekommen hat. Und dann denke ich, dann lässt man das vielleicht auch lieber auf sich beruhen. Ja, das kann natürlich auch sein, klar. Ja. Was hätte er denn sagen sollen? Ja, ich habe es gesehen, dann steht er als Verrückter da und er war damals ja noch aktiver Politiker. Es ist schwierig, wirklich schwierig. Ja, genau. Ja, und das muss man ja auch mal, und da kommen wir wieder zurück zu Präsident Obama, ja, also kürzlich ging ja mal die Geschichte die Runde, dass ein reptiloider Außerirdischer, ein Shapeshifting, also ein formenwandelnder reptiloider Außerirdischer zum Secret Service zur Leibgarde des Präsidenten Obama gehört. Und als Beweis wurde da ein YouTube-Video angeführt, wo man einen Mann sieht. Ich glaube, es war ein Schwarzer mit einer Glatze, der stand so im Halbdunkel und hat dann immer mal den Kopf gedreht. Die Lichtverhältnisse waren nicht sehr günstig, ja. Und wenn man dann jetzt, und es ist eigentlich, also für mich ist die Sache völlig klar, es ist einfach jemand, der da stand und aufgepasst hat. Aber dann ist jemand gekommen und dann hat er das in Slow-Mo gemacht, also mit Slow-Motion das Video und dann bis zur Unkenntlichkeit vergrößert und dann noch dramatische Musik drunter gelegt und einen riesen Hype ausgelöst damit. Also das Video wurde, glaube ich, hunderttausende Male gesehen und die ganzen Kopien davon, wenn man das alles zusammenzählt, also es haben bestimmt Millionen Menschen gesehen. Es gab richtig ernsthafte Debatten darüber und hier, das ist der Beweis, Obama wird also von Außerirdischen und so weiter, steckt mit denen unter einer Decke. Und da sieht man ja eigentlich, was für ein heißes Eisen das eigentlich ist, ja. Also unter diesen Voraussetzungen, da wäre es doch absolut undenkbar, dass ein US-Präsident sich hinstellt und sagt, ach und übrigens, wir werden da von Außerirdischen besucht und wir arbeiten mit denen zusammen oder wissen was oder so. Ja, also da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken, wie so die Strategie ist, dass die Politik sich ernsthaft damit beschäftigt, aber so oft, also so glaube ich, wird es nicht weitergehen. Also von Europa aus, ich habe da auch mit meinen europäischen Exopolitik-Kollegen drüber gesprochen, von hier aus gesehen sieht das Ganze aus wie eine, also das, was da UFO-mäßig in Amerika passiert, eigentlich wie eine Showmanege, in der immer wieder die dieselben alten Zirkuspferde mit neuen Tricks vorgeführt werden. Das ist es eigentlich. Also es kommt leider nicht sehr viel Neues dabei raus. Ja gut. Ich meine, Peter Davenport, glaube ich, habe ich letztens wieder mal gehört, kurz auf Coast. Anscheinend gibt es enorm viel Sichtungen im Moment. Und zwar interessante Sichtungen, also nicht irgendwelche Yps-Zeppelins. Also vor allem Objekte, die sehr ähnlich dem sind, übrigens wie denen, die in Knittelfeld immer wieder beobachtet und auch gefilmt und fotografiert werden. Also diese orangen Lichtkugeln und so. Aber ja. Das ist ja auch hochinteressant in Knittelfeld. Ich habe ja auch gerade in Wien wieder Waltraud, Kaliber und Jürgen Trieb getroffen. Viele Grüße an euch beide, falls ihr mich gerade hört. Schade, dass wir so wenig Zeit hatten, miteinander zu reden. Und die fotografieren also bis zum heutigen Tag auch echt interessante Objekte. Und absolut. Gerhard Gröschel hat, wie du vorhin ja auch gesagt hast, jetzt ein Buch drüber rausgebracht. Hält Knittelfeld tatsächlich für einen der 5 europäischen wichtigsten UFO-Hotspots, die es so gibt. Und das könnte wirklich durchaus sein. Also ich muss sagen, als wir damals da waren, um eine Reportage zu drehen, vor Ort in Knittelfeld, die man auch bei uns im Exo-Magazin anschauen kann, da war meine erste Begegnung mit Waltraud und Jürgen war die, dass sie uns die Tür aufgemacht haben und gesagt haben, wir haben gerade, als wir auf dem Balkon standen, und nach euch geguckt haben, so ein Ding gesehen und gleich fotografiert. Wir haben es dann also gleich vor den Computer gesetzt und das angeguckt. Da war tatsächlich ein äußerst seltsames Licht. Es war Tag, ja, also es war keine Nachtsichtung. Viel zu groß, als dass es ein Heißluftballon hätte sein können und auch völlig unförmig, sah eigentlich eher aus wie so eine Art Energieball oder sowas. Mhm. Das war sozusagen mein erstes Zusammentreffen mit Waltraud und Jürgen. Ja, klassisch, gleich, ja. Das hat mich schon wirklich beeindruckt. Also ist schon echt interessant, was die dort in Knittelfeld sehen. Natürlich, da gibt's auch Militärbasen und es sind auch also Eurofighter rumgeflogen, als wir dort gedreht haben. Ja, es gibt einen Militärflughafen, das ist also in der Nähe von Knittelfeld Zeltweg. Militärbasen ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber gut, vielleicht weiß ich da nicht alles. Aber es gibt einen Militärflughafen, das auf jeden Fall, ja. Der ist ziemlich in der Nähe von Knittelfeld. Ich finde auch, also die Dinge, die sie da fotografieren, und ich glaube nicht, dass sie die Dinge fälschen, aber wissen tut man es nur, wenn man derjenige selbst ist. Nein, also fälschen tun sie es ganz sicher nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ganz sicher nicht. Ja. Es ist natürlich die Frage, ob hinter jedem Lichtball, den sie fotografieren, tatsächlich ein außerirdisches Raumschiff steckt, aber das ist eine völlig andere Frage. Genau. Was man zweifelsfrei feststellen kann, ist, dass sie dort ein Phänomen dokumentieren, das wir uns bislang nicht erklären können. Punkt. Von Außerirdischen würde ich da noch ganz lange gar nicht sprechen, weil das ist auch so eine Geschichte, also diese Begriffe außerirdische, höhere Dimensionen, yada yada, das wird dermaßen inflationär verwendet und es ist meistens Schwachsinn. Aber das Phänomen, das dort dokumentiert wird von den beiden Fotografen, von Gerhard Göschl, finde ich sehr spannend. Jetzt nochmal kurz zum Citizen Hearing. Ich habe mir da auch die Beiträge auf deiner Seite angeschaut und auch auf YouTube einige Mitschnitte. Bin auch schon gespannt auf diesen Film. Aber einer der Beiträge, ich kannte das zwar schon, ich meine, viele von den militärischen Zeugen, die also zum Teil hochrangige Militärs waren, also Colonels, glaube ich, war da einer, leider erinnere ich mich nicht mehr an den Namen, der so davon berichtet, dass also diese Objekte dann Atomanlagen, also Abschussanlagen von atomaren Langstreckenraketen ausgeschaltet haben und derartige Dinge. Kennt man aber alles schon, der war auch schon, glaube ich, auf der vorigen Disclosure Conference. Und in dieser Bandbreite gab es einfach ganz viele, viele Zeuginnen, die also derartige Dinge berichtet haben. Wenn man das noch nie gehört hat, finde ich, sollte man sich das alles anschauen, um mal einen Eindruck zu bekommen, von was wir da eigentlich reden. Aber dann gab es auch einen Herrn, der hier heißt Ademar José Guevard. Und José, Entschuldigung, Brasilianer. Und also war mir zwar auch schon bekannt, aber das habe ich dann jetzt rausgegriffen für unsere Sendung. Der schreibt also da nicht über irgendwelche netten Objekte, die rumtanzen und Kornkreise zeichnen oder keine Ahnung was machen, sondern über klassische scheibenförmige Objekte, glaube ich, die auf lokale Bevölkerung mit irgendwelchen Strahlen geschossen haben. Und zwar über eine längere Zeit und dann ist irgendwie auch die Armee da mal ausgerückt oder so. Kannst du das ein bisschen schildern? Ich meine, das ist ja völlig absurd, was da berichtet wird. Ja, kann ich. Hast du dazu nicht auch ein Video, einen Audioclip vorbereitet? Nein, ich habe nur vom Quantica-Kongress habe ich Audioclips vorbereitet. Ich habe jetzt davon nichts vorbereitet. Genau, also das Ganze ist eigentlich... es hat einen bestimmten Namen, also jedenfalls in 1977 auf der brasilianischen Halbinsel Colares im Norden des Landes, wo der Bürgermeister dieser Halbinsel das Militär zu Hilfe gerufen hat, da immer wieder Bürger zu ihm gekommen sind, die gesagt haben, sie sind verfolgt worden von solchen fliegenden Lichtern, von Objekten, die haben dann mit starken Strahlen, Lichtstrahlen, diese Leute attackiert, angegriffen und haben also tatsächlich auch Wundmale dann davongetragen. Und es wurde dann also später bei solchen Leuten auch tatsächlich Müdigkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen, aber vor allem niedriger Blutdruck festgestellt, also Blutanämie, ja. Und das war also so schlimm, es sollen sogar Leute gestorben sein, zwei Patienten sollen gestorben sein, laut einer Ärztin, die diese Leute behandelt hat. Das war also so schlimm, dass der Bürgermeister selbst dann das Militär alarmiert hat. Das brasilianische Militär ist damals unter dem Codenamen Operação Prato, also Operation Untertasse, in den Urwald dort eingerückt, auf diese Halbinsel. Und hat in mehreren Monaten in dieser gigantischen Militäraktion jede Menge Fotos gemacht, Zeugenaussagen dokumentiert, hat auch selbst UFO-Fotos angefertigt, die sind also alle inzwischen freigegeben. Und was interessant ist, das hat also AJ Guevard auch auf seinem Vortrag bei der X-Conference über diese UFO-Welle gesagt, den man sich übrigens auch bei uns im Exo-Magazin in voller Länge anschauen kann, dass das Militär von Anfang an bei dieser Operation auch den Auftrag hatte, mit der mutmaßlichen Intelligenz hinter diesem Phänomen in Kontakt zu treten. Und es scheint ihnen tatsächlich auch gelungen zu sein, das zu machen, denn der Leiter dieser Militäraktion hat später ein Interview gegeben und ich habe gerade vergessen, wie er hieß, aber ich komme noch drauf, und hat also tatsächlich auch von einer Begebenheit erzählt, als er zusammen mit einem anderen Militär in einem Schlauchboot oder Metallboot auf einem dieser Flüsse dort unterwegs war. Und da kam ein riesiges zylinderförmiges Objekt von oben herunter. Und das war also so aufrecht, ja. Und es ging eine kleine Klappe auf. Und tatsächlich kam da ein Wesen raus, er beschreibt das ganz genau, er hat also auch eine Zeichnung davon angefertigt und er hat es also alles dokumentiert, wie das gelaufen ist, ist zu diesem Boot geflogen und hat die beiden angeguckt, ist dann wieder zurückgeflogen, wieder in die Klappe rein, Klappe zu, das Objekt hebt wieder ab und verschwindet. Und ziemlich kurz nach dieser Begebenheit wurde auf einmal über Nacht quasi diese Operation, diese riesige Militäraktion abgeblasen. Die brasilianischen Soldaten haben sich zurückgezogen, Hals über Kopf, könnte man sagen. Ja. Und es ist also eine interessante Feststellung, denn wenn es zur offiziellen oder wenn es also inoffiziell zur Militäraktion gehört hatte, Kontakt mit der Intelligenz hinter dem Phänomen aufzunehmen, dann muss man sich schon die Frage stellen, wieso das brasilianische Militär diese Operation auf einmal abbricht, genau zu dem Zeitpunkt, als ihnen das ganz offenbar gelungen ist. Naja, dann war die Mission accomplished. Hm? Nein, also sie haben ja keinen wirklich Kontakt. Okay. Sie haben ja nicht wirklich Kontakt aufgenommen. Ja? Sie haben ja, so kann man das ja nun nicht sehen. Also sie haben ja nur gesehen, dass es eine Intelligenz hinter dem Phänomen gibt. Sie wussten aber nicht, was es damit zu tun hat und was es damit auf sich hat. Aber wie AJ Gewart und seine Kollegen vom brasilianischen UFO-Komitee herausgefunden haben, hat das brasilianische Militär die gesamte Operation danach an amerikanische Militärs weitergegeben. Also die Amerikaner haben anschließend diese Militäroperation im Geheimen fortgeführt, nachdem die Brasilianer dort Hals über Kopf alles stehen und liegen gelassen und zurück nach Brasilia gefahren sind. Ja. Das war eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Wann war das ungefähr oder wann soll sich das abgespielt haben? Das war 1977 die Operation, die ging, glaube ich, nur ein paar Monate und so im Dezember 1977 haben sie dann, also 4 Monate hat die Operation Untertasse gedauert, mehr als 3000 Seiten Zeugenaussagen haben sie gesammelt, 500 UFO-Fotos geschossen, 16 Stunden Filmmaterial von den Objekten gemacht. Ja, also das ist eine unglaubliche Geschichte und in Brasilien gibt es überhaupt auch sehr viele hochinteressante Begebenheiten, was das UFO-Phänomen angeht, also seit 1986 zum Beispiel, wie ja vielleicht Leute wissen, die sich ein bisschen mit Brasilien und UFOs auskennen, kann ja die brasilianische Regierung nicht mehr behaupten, dass es keine UFOs gibt, weil sie mussten immerhin ihren Luftfahrtminister Lima bei einer Pressekonferenz auftreten lassen, nachdem mehrere riesengroße kugelförmige Flugobjekte über brasilianische Metropolen geflogen sind und die brasilianische Luftwaffe vergeblich versucht hatte, diese Objekte abzufangen. Ja. Und erst im Oktober 2009 ist ja dazu auch ein vertraulicher Militärbericht ans Tageslicht gekommen, in dem steht, dass die Luftwaffe diese Objekte als solide und deren Flugverhalten als intelligent eingestuft hat. Und diese Massensichtung ging ja damals als die sogenannte offizielle brasilianische UFO-Nacht in die Geschichte ein. Also da sehen wir, das ist ja auch wieder eine Regierung, eine offizielle Begebenheit, offiziell bekundet, in der ganz klar ersichtlich ist, hier steckte eine Intelligenz hinter dem Phänomen. Hältst du diesen Fall, jetzt blöde Frage, aber ich meine, hältst du diesen Fall von diesem brasilianischen Investigator Gewart, hältst du das Ganze für authentisch? Absolut, denn der Mann ist also ist ja nicht so, dass er da einfach eine Geschichte erzählt, sondern er hat ja tatsächlich die ganzen Dokumente dazu, aus denen das hervorgeht. Er ist halt ein richtiger Journalist. Wurde also, das bestätigt von irgendeinem Offiziellen, also diese Dokumente, weiß man, dass die echt sind? Gibt es dafür Beweise? Gibt es Untersuchungen? Ja, natürlich. Die sind ja offiziell freigegeben von der Luftwaffe. Die kann man sich auch runterladen auf seiner Webseite ufo.com.br/archivos, glaube ich. Und auch auf der Exopolitik-Website, ich suche gerade eben mal, ob ich es finde, also haben wir einen ganz langen Artikel dazu, zu Operation Untertasse. Und da sind auch einige Dokumente, glaube ich, verlinkt. Also das ist Das ist ja wirklich sehr, sehr seltsam und irgendwie auch doch ziemlich beunruhigend, weil diese Objekte sich ja überhaupt nicht freundlich, also die verhalten sich ja offenkundig feindselig, auch wenn sie jetzt, ist da irgendjemand auch ernsthaft zu Schaden gekommen? Ich meine, gut, Blutarmut ist... Ja, es sind 2 Leute gestorben. Ne? Okay. Also Ja, also es sind tatsächlich Leute zu Schaden gekommen. Ja. Hat die brasilianische Regierung das jemals bestätigt? Ja, was meinst du mit bestätigt? Also in jüngster Zeit zum Beispiel. Jemanden gegeben hat, der gesagt hat, ja, wir hatten die Operation Untertasse? Oder ja, und dass diese Dokumente, die da gezeigt werden, auch authentisch sind? Ist das irgendwann? Ja, die sind ja freigegeben vom brasilianischen Nationalarchiv. Okay. Von der brasilianischen Luftwaffe, soweit ich weiß. Okay. Da gibt es also keinen Zweifel daran, dass es so ist. Das sind schon authentische Dokumente. Das ist völlig wahnsinnig. Also da gibt's keinen Zweifel daran. Das natürlich diese Geschichte, dass es zu den Zielen der Militäraktion Operation Untertasse gehörte, Kontakt mit der Intelligenz aufzunehmen. Dazu habe ich noch kein Dokument gesehen. Ja, gut, das ist ja. Ich muss aber auch sagen, dass mein Portugiesisch jetzt nicht so toll ist, dass ich jetzt hier mal eben mehrere hundert Seiten durchscannen kann. Wie ich das jetzt machen würde bei anderen Sprachen, um jetzt das rauszufinden. Ich habe also in der Hinsicht da noch nicht bis ins letzte Detail alles nachgeforscht, aber ich bin auch in Kontakt mit AJ und wir wollen demnächst sowieso mal ein Interview machen und ich denke, dann ist es auf jeden Fall mal fällig, ihn das mal zu fragen. Also AJ ist Ademar José. Ja, genau. Er ist der Herausgeber des brasilianischen UFO-Magazins und er ist auch Leiter des brasilianischen UFO-Komitees. Und da sieht man mal übrigens mal so im Kontrast zu Amerika, wie UFO-Forschung auch laufen könnte, weil in Amerika ist es ja so, es ist ja ein Hauen und Stechen. Ja, es gibt also so viele UFO, selbsternannte UFO-Forscher und eigentlich, es hat mal jemand zu mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sollte sowieso jetzt keinen Namen sagen. Es war jedenfalls ein sehr bekannter amerikanischer, alteingesessener Forscher, der hat gesagt, der hat sich bei mir darüber beklagt, dass heutzutage in Amerika jeder, der einen Internetanschluss hat, sich UFO-Forscher nennen kann. Ja. Und irgendwie ist da auch was dran. Und es gibt also da viele Leute, die sich da gegenseitig die Rübe einhauen, wohingegen eben in Brasilien alle UFO-Forscher, die es da gibt, sich zusammengeschlossen haben. Die haben eben einfach gesagt, wir machen jetzt gemeinsame Sache. Wir schließen uns zusammen zu einem brasilianischen Komitee der UFO-Forscher und wir werden jetzt die überzeugendsten Fälle in unserem Land sammeln, die militärisch dokumentiert sind, mit handfesten, hieb- und stichfesten Fakten, mit Dokumenten, mit militärischen Augenzeugen. Wir werden das alles hieb- und stichfest dokumentieren und wir machen ein Dossier daraus und das geben wir dann der Regierung und sagen, sie sollen uns endlich sagen, was jetzt hier die Wahrheit ist. Und sie haben also tatsächlich damit ganz erstaunliche Erfolge erzielt. Also das ist ja inzwischen so, dass in Brasilien haben sie es inzwischen erwirkt, dass es offizielle Verfahrensweisen zum Umgang mit UFO-Sichtungen gibt, die also von der brasilianischen Luftwaffe und vom Militär eingehalten werden müssen. Die sind also auch ganz offiziell im brasilianischen Amtsblatt, also so wie im brasilianischen Bundesanzeiger sozusagen, veröffentlicht worden und da kann also jeder nachlesen, wie mit diesen Dokumenten zu verfahren ist. Da steht auch ganz klar drin, die Öffentlichkeit ist zu informieren. Der letzte Coup vom brasilianischen UFO-Komitee ist ja übrigens, dass sie es geschafft haben, das Verteidigungsministerium dazu zu bewegen, dass sie tatsächlich jetzt demnächst alle Akten freigeben wollen. Also sie wollen sämtliche UFO-Akten öffentlich machen. Sie haben einen ständigen Kommunikationskanal mit dem Verteidigungsministerium und hatten also auch eine Versammlung mit denen erst im April in der Hauptstadt. Und da haben sie es also auch geschafft, auch dass selbst die geheimen UFO-Akten, die bis jetzt als geheim oder ultrageheim eingestuft sind, binnen einer gewissen Frist, ich weiß jetzt nicht, wie lang diese Frist ist, aber jedenfalls ganz kurz, eine Frist von 2 Jahren, überprüft werden sollen, ob diese geheimen und ultrageheimen Akten auch freigegeben werden können. Also die sind da sehr offen und ich bin mir sicher, dass das brasilianische Verteidigungsministerium und auch die Politiker dort durch dieses konzertierte Zusammenwirken, ja, durch dieses nicht ego-behaftete, kooperierende Vorgehen und diese ganze Kooperation der UFO-Forscher eben den Eindruck gewonnen hat, okay, man kann sich dem UFO-Thema nähern, ohne dass man in die Spinnerecke gedrückt wird, wenn man es mit solchen vernünftigen Leuten zu tun hat wie hier. Und ich denke, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man so etwas wie Disclosure jemals erreichen könnte. Ja, also deswegen habe ich da geschrieben, einen Artikel drüber geschrieben, habe auch geschrieben, vergessen Sie Disclosure, merken Sie sich lieber Divulgação. Ja, das heißt also, Divulgação ist portugiesisch heißt Disclosure. Denn aus Amerika wird Disclosure sicherlich nicht kommen. Also wenn es irgendwo herkommt, dann kommt es meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich aus Südamerika, wenn nicht aus Brasilien. Ja, oder es gibt aber eine Offenlegung und damit von Brasilien jetzt noch kurz in heimatliche Gefilde für dich, die Stasi-Akten. Also nicht, dass jetzt die Stasi für dich heimatliche Gefilde sind, aber ja, ehemalig, da bin ich früher ein- und ausgegangen. ehemaliges Ostdeutschland. Da gibt es ja auch immer wieder Gemunkel rund um Stasi-Akten, beziehungsweise wurden da auch welche veröffentlicht oder wie schaut es da genau aus damit? Nein, es wurden keine Stasi-Akten veröffentlicht. Okay. Die Geschichte ist folgende. Die Mitteldeutsche Zeitung ist eine Regionalzeitung hier im Osten in Deutschland. Die ist vor allem so in Sachsen-Anhalt und in Thüringen und bis nach Sachsen wird die veröffentlicht. Die haben vor einigen Wochen einen interessanten Artikel gebracht, nämlich dass UFO-Akten der Stasi aufgetaucht seien. Die Mitteldeutsche Zeitung zitiert richtig, und die Meldung ist übrigens vom 1. April 2013, weswegen erst viele Leute angenommen haben, es handelt sich um einen April-Scherz. Aber das habe ich übrigens ganz nebenbei erwähnt, auch schon öfter festgestellt, zum Beispiel als ich mal gehört habe, dass die Grünen-Fraktion im Bundestag eine UFO-Anfrage an die Bundesregierung gestellt haben, war die auch vom 1. April, ja. Und man konnte also tatsächlich erstmal annehmen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe mir die Anfrage dann besorgt. Es war also kein Aprilscherz, die meinten das tot ernst und auch Mitarbeiter vom Bundestag, mit denen ich darüber geredet habe, oder ein Mitarbeiter hat gesagt, also dass sowas macht man nicht als Aprilscherz, auch wenn es ein 1. April ist. Genauso war es also hier bei der Mitteldeutschen Zeitung. Der Artikel erscheint also am 1.4.2013 bei der Mitteldeutschen Zeitung. Viele Leute sagen, ja, klar, Stasi auf UFO-Jagd, völlig klar. Das kann sich nur um einen April-Scherz handeln. Aber ich habe mir den Artikel angeguckt und war eigentlich von Anfang an verblüfft, denn es sind da sehr, sehr viele echt interessante Zeugen oder Fakten und Informationen genannt, so detailliert, dass sie also viel zu detailliert für einen April-Scherz sind. Ich habe ja auch selbst mal bei der Zeitung gearbeitet, auch selbst mal solche April-Scherz-Artikel geschrieben und normalerweise wird das also immer gleich, normalerweise sind solche Artikel also ganz anders formuliert, nicht so wie hier, ja, sondern man merkt schon irgendwie, das kann jetzt überhaupt gar nicht stimmen, was hier drin steht. Aber es ist natürlich praktisch, wenn man am 1. April dieses Thema anpackt, weil wenn der Schuss komplett nach hinten losgeht, hat man eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Ja, plausible deniability. Plausible deniability, genau. Plausible Abstreitbarkeit. Nee, also ich glaube, hier ist es eigentlich eher ein Zufall oder ich weiß nicht. Ich habe auch mit dem Kollegen hier geredet, mit dem Herrn Könau, der diesen Artikel verfasst hat, habe versucht, ihn dazu zu bewegen, dass er mir die Stasi-Akten schickt. Das hat er nicht gemacht, aber ich habe sie mir auf anderem Wege inzwischen besorgen können. Vielen Dank dafür an die bestimmte Person. Jedenfalls in diesen Stasi-Akten wird zum Beispiel ein Vorfall vom 3. Februar 1985 in Halle beschrieben. Das ist also eine kleine Stadt bei Leipzig. Die Hallenser würden sagen, es ist eine große, Leipzig ist eine kleine Stadt bei Halle, würden die sagen, aber jedenfalls ist es eine Stadt bei Leipzig. Lassen wir es mal dabei. Und an diesem 3. Februar 1985, kurz vor Mitternacht, werden von vier verschiedenen Orten im Stadtgebiet Halle aus, wird ein fliegender Feuerschweif über der Stadt gesehen. Aber die Zeugen sind nicht irgendwelche Betrunkenen, sondern sind Streifenbeamte der Volkspolizei, die ihren Vorgesetzten Meldungen von diesem Vorfall machen und das Objekt schießt in Richtung eines Militärstützpunktes der sowjetischen Streitkräfte in Halle-Wörmlitz und zerplatzt dort hinter diesem Gebäude. Ja. Und wie die Akten zeigen, hat also das Ministerium für Staatssicherheit sich tatsächlich alarmiert gefühlt und ist diesem Vorfall nachgegangen, hat sogar direkt dem Minister Erich Mielke und seinem Stellvertreter und Markus Wolf, dem Chef der Auslandsaufklärung, darüber Bericht erstattet. Allerdings wurden keine Trümmerteile entdeckt und es wird sogar ein Es wird sogar ein Major der Stasi mit vollem Namen hier in diesem Artikel erwähnt, was ich jetzt persönlich nicht gemacht hätte, weil dies ist ja immer noch Persönlichkeitsrechte, die man da beachten muss. Aber gut, hat der Kollege leicht anders gesehen. Jedenfalls dieser Major Herbert J. Wird also zitiert und er sagt, dass ein Polizist eine reine Lichterscheinung nur wahrgenommen hätte, der andere etwas Zigarrenähnliches und der dritte einen länglichen, viereckigen Körper und auch die Überprüfungen bei Instituten der Uni Halle hätten keine Hinweise zur Klärung der Erscheinung gegeben. Es gibt auch mehrere, noch weitere UFO-Fälle, die in diesen Akten hier beschrieben werden. Also Moment mal, Robert, bevor wir da weitergehen, aber ein Feuerschweif, also ein feuriges Objekt mit Schweif, das dann zerplatzt, klingt irgendwie nach einem Meteorit? Ja, das stimmt. Das klingt wie ein Meteorit, wobei natürlich, wie gesagt, die Zeugenaussagen sich unterschieden haben. Der eine hat was Zigarrenähnliches gesehen, der andere einen länglichen, viereckigen Körper. Das klingt dann schon wieder weniger wie ein Meteorit. Ja. Für mich ist eigentlich das eigentlich Wichtige an diesen Stasi-Akten. Ich habe mir die also besorgt. Wie gesagt, es steht jetzt nichts unglaublich Aufregendes da drin. Aber das für mich Wichtige ist ja das Folgende. Wenn in der DDR der Geheimdienst, die Stasi, sich mit UFO-Meldungen beschäftigt hat, wie sieht es eigentlich in der BRD aus? Wie sieht es eigentlich heutzutage aus? Denn wenn man die Bundesregierung fragt, und der damalige Innenminister Schäuble hat ja gesagt, es gibt keine staatliche Stelle, die sich mit UFO-Forschung oder sowas beschäftigt, dann ist das ja ein offenkundiger Widerspruch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das also auch das, also dieses Zitat von Wolfgang Schäuble inzwischen bekannt ist, dass das keine, dass das jedenfalls nicht die ganze Wahrheit sein kann, denn es gibt ja durchaus eine Stelle, es gibt also ein nationales Luft- und Lagezentrum für Sicherheit im Luftraum, heißt es, glaube ich, NLFZ Silura, wo tatsächlich UFO-Meldungen hingehen, die von der Polizei oder vom Militär gemacht werden. Wenn man da jetzt natürlich anruft, ich weiß, dass der Pressesprecher vom Verteidigungsministerium mal, nachdem ihn ein Kollege von einem sehr großen Massenmedium darauf angesetzt hat, dort mal angerufen hat, dann sagen die in diesem NLFZ, ja, wir kriegen ab und zu mal solche Meldungen, aber wir schmeißen die immer gleich sofort weg. Was ich mir natürlich irgendwie nicht vorstellen kann, denn das handelt sich bei diesem NLFZ ja um eine zivil-militärische Einrichtung, wo also Spezialisten aus allen möglichen Branchen zusammenarbeiten und die dort auch, also die sollen ja gerade, das ist ja der Grund, warum sie dort sind, die sollen ja gerade sehen, ob es Probleme mit der Sicherheit im Luftraum gibt oder nicht. Wenn die jetzt eine UFO-Meldung bekommen, dann kann man ja nicht von vornherein davon ausgehen, dass es Quatsch ist. Genauso wenig, wie man davon ausgehen kann, irgendwie Außerirdische sind oder sowas. Aber jedenfalls muss man sich das doch erstmal angucken, ja. Aber die haben eben gesagt, die schmeißen diese Akten sofort weg, die werden sofort geschreddert, die wandern in den Papierkorb. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil sie müssten ja zumindest irgendwie erstmal eine gewisse Weile lang aufbewahrt werden, um diese Untersuchung durchzuführen, ja. Wenn sie das aber machen, dann gäbe es tatsächlich einen Aktenbestand von UFO-Akten in Deutschland und dann hätte man einen Anhaltspunkt, wo man sich hinwenden könnte, um die einzusehen. Aber genau das, wie gesagt, findet ja offiziell angeblich nicht statt. Also ich glaube, es steht außer Frage, dass sich irgendwer um Meldungen unidentifizierter fliegender Objekte kümmern muss. Es kann nicht sein, dass man das alles den Amerikanern überlässt, aber es würde mich in keinster Weise überraschen, wenn sich da eine gewisse Stelle dann irgendwann auch vielleicht outet, die das tut. Die Frage ist, was die beobachten. Aber ich meine, dass es jemanden gibt, der sich Objekte, die am Himmel herumschwirren, anschaut und versucht herauszufinden, was das ist, ob das jetzt eine Bedrohung ist oder nicht, das steht außer Frage. Also ich meine, es ist auch, muss man jetzt mal wirklich so sagen, es ist einfach lächerlich zu behaupten, dass sich deutsche Behörden für sowas noch nie interessiert haben, ja, nachdem es ja eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages gibt, die mir vorliegt in voller Länge und um die sich immer noch ein Gerichtsprozess entspannt, der auch immer noch nicht abgeschlossen ist und wo die Bundestagsverwaltung alles tut, damit diese Ausarbeitung nicht an die Öffentlichkeit kommt. Aus irgendwelchen Gründen, ja, Aber der Schlüsselsatz in dieser Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes ist, dass wenn Großbritannien und Frankreich ihre dazu früher geheime UFO-Forschung betrieben haben und diese Akten veröffentlicht haben, die Vermutung naheliegt, dass auch deutsche Stellen oder Behörden sich mit dieser Fragestellung beschäftigt haben oder beschäftigen. Und sie führen auch weiter aus, dass natürlich gerade zu Zeiten des Kalten Krieges die Frage, um was es sich bei unidentifizierten Flugobjekten handelt, der äußerst wichtige war. Es hätte ja auch ein Spionageflugzeug sein können des politischen Gegners oder sowas, ja. Also das sind ja völlig nachvollziehbare Überlegungen, die der wissenschaftliche Dienst des Bundestages da hat. Und die Frage für mich ist, was soll das Ganze? Das ist doch lächerlich. Ich meine, in unserem Nachbarland Frankreich, da gibt es eine UFO-Behörde, die macht den ganzen Tag nichts anderes, als UFO-Meldungen nachzugehen. Die Briten haben das jahrzehntelang untersucht. Die spanische Luftwaffe hat UFO-Akten freigegeben. Die portugiesische Luftwaffe ist äußerst offen für dieses ganze Thema. Die UFO-Akten von Italien kann man sich auf der Webseite der Luftwaffe runterladen. In Südamerika gibt es mehrere Länder, Chile, Ecuador, die haben staatliche UFO-Behörden, und wenn das UFO-Thema tatsächlich so tot wäre und so völlig ohne jedes Interesse, wie die deutsche Bundesregierung behauptet und auch die deutsche Presse immer wieder gern behauptet, dann frage ich mich, wieso die argentinische Luftwaffe erst im August 2011 eine UFO-Stelle eingerichtet hat. Ja, also das muss man einfach erstmal alles zur Kenntnis nehmen, wie der internationale Wissensstand zu dieser Sache ist. Und dann würde ich mich gern nochmal mit jemandem unterhalten, der sagt, da ist alles nichts dran und wir untersuchen das nicht und da gibt's nichts. Ja. Verstehst du? Also es ist wirklich äußerst merkwürdig. Es ist doch nichts weiter dabei. Die Deutschen könnten doch einfach sagen, ja okay, wir haben uns das angeguckt, war nichts dabei. Sollen sie es doch so machen wie die Franzosen oder wie die Briten? Wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Nun gut, die Zeit schreitet unbarmherzig voran. Was wir heute auch noch besprechen wollten, sind die Croppies. Eine sehr nette Serie, die im Exo-Magazin zu sehen ist. Ich werde jedes Mal ziemlich wehmütig, wenn ich da eine Folge sehe, weil ich jetzt doch schon ein paar Jahre nicht mehr in Wiltshire war. Das letzte Mal 2010. Wann ist diese Serie eigentlich entstanden? Die Serie ist letztes Jahr im Juli, August entstanden. Mhm. Wir waren mit einem 8-köpfigen Drehteam vor Ort. Es waren 2 Copter-Piloten dabei und natürlich auch 2 Copter, wovon der eine dann allerdings leider nicht so lang zum Einsatz kam wegen technischer Schwierigkeiten, aber dafür jetzt verraten der große... Der große Copter umso mehr. Und wir hatten eigentlich von Anfang an geplant, eine Fortsetzung unseres Films Die neue Feldordnung von 2008 zu machen. Die neue Feldordnung ist ein Film, der auch heute noch... Sehr schöne Doku, ja. Hübsch, ne? Es war ein hübsches Filmchen von 2008. Und wir dachten, wir könnten das also vielleicht nochmal besser machen, aber es ist, man soll das Rad immer nicht neu erfinden. Und so haben wir also uns gedacht, die ganzen physikalischen Wechselwirkungen und all das hatten wir ja schon gezeigt. Also alle wissenschaftlichen Beweise, die es da gibt, dass es sich zumindest bei einem Teil der Kornkreise um Anomalien handelt, ja, also mit anderen Worten, dass es ein echtes Kornkreisphänomen gibt, das nichts mit menschengemachten Kornkreisen zu tun hat. Diese Sachen hatten wir in der neuen Feldordnung schon beleuchtet. Und deswegen hatten wir uns gedacht, dass wir in der Fortsetzung uns mal lieber auf das ganze Umfeld konzentrieren wollen. Wer sind die Leute? Vielleicht kriegen wir auch mehr Raum, indem man sich mehr auf die Leute konzentriert, die da sind. Auch indem wir mit dem Kopf selbst rüberfliegen, können wir vielleicht selbst was rauskriegen. Stellen wir vielleicht tatsächlich auch selbst Anomalien festfallen, werden unsere Kameras zum Beispiel ausfallen, wird Probleme geben, technische Probleme völlig unerklärlicher Art, und das war tatsächlich so. Hm. Ja, sehr spannend. In der letzten Folge kam jetzt auch mein Freund Michael Glickman zur Sprache. Das ist wirklich ein sehr interessanter Mann und großartig. Also wie er sich dann vor euch verabschiedet und meint, ihr Bastarde, jetzt muss ich mich mit diesem Korngräs, den er da gefilmt hat, auseinandersetzen und rausfinden, was der jetzt bedeutet. Wirklich, das war wirklich ein hochinteressanter. Ja, der war hochinteressant. Der war wirklich interessant. Und also Michael Klickman ist für mich da einer der authentischsten, aber gut, hat auch natürlich unglaublich viele Kritiker und er ist natürlich auch sehr streng. Er ist wirklich streng, aber das mag ich irgendwie. Also ich finde ihn großartig. Ja, er ist streng, weil wenn man anspricht, dass es ja vielleicht auch doch menschengemachte geben könnte, hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht, oder? Nein, ich habe das mit ihm natürlich angesprochen, aber man muss das mit ein bisschen Fingerspitzengefühl machen, also sonst kriegt man da ziemlich eine drüber von ihm. Weil also was er natürlich nicht mag, ist, wenn man das auf dieses menschengemachte Phänomen reduziert. Und verstehe ich, weil es gibt, da stimme ich mit überein, es gibt da schon auch ein richtiges Phänomen. Wer das jetzt macht, also ja, ist dasselbe wie, was steht hinter diesen UFO-Erscheinungen? Das ist eine andere Frage eigentlich. Aber rein das Feststellen, dass hier ein sehr erstaunliche Sache passiert, das kann man durchaus unterschreiben. Und heuer allerdings, bis dato, tut sich ja nicht so viel, aber in Italien tut sich einiges. Also ich habe mir das überlegt, ob ich vielleicht mal nach Italien fahre heuer. Gibt es einige Kongresse heuer in Italien? Auch recht schön. Ich bin ja mal gespannt, was dieses Jahr in Deutschland auftaucht. Wir hatten gerade letztes Wochenende bei unserem Exo-Brunch, also die Berliner Regionalgruppe trifft sich regelmäßig zum Brunchen, einfach sonntags, um sich auszutauschen. Da ist auch jemand gekommen, der hatte mich am Abend zuvor angerufen. Irgendwo hat er meine Telefonnummer her organisiert und hat gesagt, ich bin gerade im Norden von Berlin und hier ist eine riesengroße Weizenformation. Wow. Da war ich also schon drauf und dran, dahin zu fahren. Allerdings war es schon so spät, dass ich mir dachte, naja, bis wir dann dort angekommen sind, sieht man wirklich gar nichts mehr. Er ist dann am nächsten Tag also zu unserem Brunch gekommen, hat die Fotos mitgebracht, aber es sah also meiner Meinung nach eher aus wie ein Sturmschaden. Okay. Wir hatten ja hier auch in der Gegend, also Sturm und Gewitter und Überschwemmungen und alles. Also es ist gerade nicht sehr gut um die deutschen Weizenfelder bestellt. und es war also wohl offenbar nichts. Aber mir fällt dazu ein, dass es letztes Jahr in Deutschland, in Bayern, in Andex eine sehr beeindruckende Formation gegeben hat. Viel beeindruckender als alles, was in den Jahren zuvor in Deutschland jemals gesehen worden ist. Eine riesige Formation mit am Rand übereinander gekreuzten Weizenhalmen. Es sah richtig aus, als wäre es verflochten gewesen. Es war ein hochkomplexes Muster. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das Foto zum ersten Mal gesehen habe, als ich abends in England im Hotel saß und mein Telefon anging und es erschien dieses Foto auf dem Display. Das hatte mir Andreas Müller geschickt, der Kornkreisforscher, also das ist ja wohl der deutsche Kornkreisexperte schlechthin. Der Grenzwissenschaft aktuell ist auch hier bekannt, natürlich auf der Sendung, ja. Betreibt eine wunderbare Webseite, ein super, super Forscher. Ich mag auch, dass er nicht einmal immer gleich auf jeden Zug aufspringt, sondern auch wirklich einen kritischen Blick auf die Sache hat. Und also ich mag einfach wirklich sehr seine Arbeit. Also ich schätze das sehr, was er macht. Und er hat mir also dieses Foto geschickt in England. Er war ja auch mit uns in England und sagt, guck mal, was gerade in Deutschland aufgetaucht ist. Und wir Deppen sitzen hier in England rum. Ich glaube, dass... Tatsächlich so. Dass auch Clemens Kubi diesen Kornkreis erwähnt hat in diesem Interview, das ich mit ihm gemacht habe. Ja, genau. Übrigens, super spannendes Interview, das du da mit ihm gemacht hast. Ich habe Clemens Kubi ja auch mal kurz kennengelernt, interviewen dürfen. Hochspannender Mann und seine Ansichten, also ich meine, das muss man sich auch mal überlegen. Da kommen wir jetzt mal zu der Bewusstseinssache. Ja. Dieser Mann war querschnittsgelähmt und wollte einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass er querschnittsgelähmt ist und ist laufend aus dieser Querschnittsklinik rausgegangen. Nach einem Jahr, ja. Auf allen beiden Füßen. Und das Interessante ist, ich kenne auch noch einen anderen, Entschuldigung, dass ich jetzt von den Kornkreisen abdrifte, oder wollen wir noch bei den Kornkreisen bleiben? Nein, ich glaube, es ist eine wunderbare Brücke zu unserem anderen wichtigen Thema heute und wir müssen ja jetzt schon langsam in die Gänge kommen, weil wir haben nur mehr 40 Minuten. Wir werden überziehen heute, also es wird 2-Stunden-Sendung, aber trotzdem wird. Ja. Ich habe mal einen ZDF-Moderator kennengelernt. 2002 war ich in der Heute-Redaktion. Also eigentlich war ich in einer anderen Redaktion, aber ich habe dort mal ein Wochenende verbracht in der Heute-Redaktion. Und da war Stefan Kulle. Der ist ZDF-Moderator damals gewesen. Ich weiß nicht genau, was er heute macht. Wir haben jetzt auch keinen Kontakt weiter. Und das war ein sah eigentlich fast aus wie ein Bodybuilder, hatte einen sicheren Schritt, hatte einen Händedruck, der mir noch Tage danach in schmerzhafter Erinnerung geblieben ist. Also der war unglaublich, wie fest er meine Hand gedrückt hat. Und der hat mir dann beim Mittagessen ganz sachlich und ruhig erzählt, dass er mal querschnittsgelähmt war. Also er konnte gar nichts mehr bewegen. Er war also Tetraplegiker oder wie das heißt. Sie vergessen, wie der Begriff ist. Jedenfalls bedeutet das, dass er direkt oben am Halswirbel so verletzt ist, dass er nichts mehr bewegen kann. Ja, dass er also auch kein Gespür mehr hat und es funktioniert nichts mehr. Die ganzen Körperfunktionen, also sie mussten ihm einen Katheter legen und so weiter. Also ganz üble Sache, ja. Er konnte wirklich nichts mehr bewegen und er hat mir erzählt, damals 2002 schon, dass er aber das einfach nicht anerkennen wollte, dass er jetzt querschnittsgelähmt ist und er wollte sich nicht mit dieser, er wollte da nicht zur Krankengymnastik und zu dieser ganzen Reha, was die Leute ihm da gesagt haben, hier so steuerst du deinen Rollstuhl mit der Nase oder sowas, ja, das wollte der alles nicht, sondern der hat gesagt, ich werde wieder gesund. Und er hat mir gesagt, dass er durch die Liebe seines Partners, also seiner Partnerin, und den festen Glauben daran, dass das wieder wird, tatsächlich wieder gesund geworden ist. Und er hat auch, glaube ich, ein Buch darüber geschrieben, er hat auch eine Webseite und schreibt da also auch, hat da, glaube ich, auch Tipps auf seiner Webseite, wie man, wenn man querschnittsgelähmt ist, wenn man es schnell macht, wie man also tatsächlich wieder laufen lernt und ein ganz normales Leben führen kann. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob er ein Gefühl im Körper hat oder nicht, aber ich nehme mal schon an, dass es so ist, denn also er hat ja nun auch keinen Katheter mehr und er kann also ganz normal auf die Toilette gehen und alles. Also er hat es tatsächlich geschafft, sich aus einer völlig schulmedizinisch völlig hoffnungslosen Situation allein mit der Kraft seines Glaubens und seiner Liebe zu befreien. Und das sind dann jetzt schon zwei Leute, die ich kennengelernt habe, die querschnittsgelähmt waren und die gesagt haben, ich glaube nicht, dass ich querschnittsgelähmt bin, sondern ich glaube, dass ich wieder gesund werde und die deshalb wieder gesund geworden sind. Ja, ja, das ist also der Glaube versetzt sicher Berge, aber gut, das funktioniert halt leider nicht bei jedem. Ne? Warum funktioniert das nicht bei jedem? Das ist gute Frage. Frage, ja? Ja. Genau. Warum funktioniert das nicht bei jedem? Hat es was mit dem Glauben zu tun? Ja, ich bin überzeugt, ja. Ich glaube schon. Ich habe gerade heute erst auf Grenzwissenschaft wieder gelesen, dass die Vorstellungskraft die Wahrnehmung beeinflussen kann. Und ich glaube, dass die Vorstellungskraft, das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, deswegen sage ich es gerne nochmal, dass die Vorstellungskraft wahrscheinlich die einzige Grenze des menschlichen Potenzials darstellt. Und das Schöne ist, dass wir die Vorstellungskraft in unseren Händen haben, ja. Denn wenn du jemandem was erzählst, irgendwas, UFO-Meldung oder querschnittsgelähmt kann wieder laufen oder sowas, ja, was du dann oft hörst, ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das finde ich recht interessant, dass du das, ja, das finde ich recht interessant, dass du das erwähnst, weil dieser eine Stasi-Fall, dieses Meteors oder was immer das jetzt war, der also da von diesen drei Zeugen, glaube ich, Polizisten waren das, völlig unterschiedlich wahrgenommen wurde. Also vielleicht war das so ein Fall, wo also die Vorstellungskraft, die Wahrnehmung, also wirklich wie sie dieses Objekt gesehen haben, beeinflusst hat. Der eine hat es als rundes Objekt gesehen, der andere als eckiges. Und das, ich glaube, dass das, und hier sind wir dann wirklich bei der Verbindung zwischen Exopolitik, dem UFO-Phänomen im engeren Sinn und Bewusstsein und warum das meiner und auch deiner Meinung nach extrem zusammenhängt, dass also auch diese Sichtungserlebnisse, glaube ich, sehr von dem beeinflusst werden, was sich jemand vorstellen kann und will und vielleicht auch, sagen wir mal, die Vorstellung manchmal bereichert werden. Ja, es ist ja sowieso die Frage, wo die innere Welt aufhört und wo die äußere anfängt. Das ist eine gute Frage, ja. Das ist wahrscheinlich die Schlüsselfrage, die sich jeder stellen sollte. Wo ist die Grenze zwischen meiner inneren und meiner äußeren Realität? Und welchen Einfluss hat die innere auf die äußere Realität und umgekehrt? Also, dass es Einflüsse gibt, ist ja ohne Frage. Die Sozialisten, die Kommunisten, jetzt zu DDR-Zeiten, wo ich groß geworden bin, die haben ja gesagt, Sein bestimmt das Bewusstsein, ja. Das ist also so dieses, in welchen Verhältnissen du aufwächst, das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie dein Bewusstsein geprägt ist, das ist sicherlich richtig, ja. Aber die umgekehrte Richtung, an der hatten sie kein so großes Interesse, dass nämlich das Bewusstsein auch das Sein beeinflussen kann. Jetzt gibt es aber, also da muss man gar nicht esoterisch werden, jetzt gibt es also Studien, die herausgefunden haben, dass Menschen, die eine ausgesprochene innere Opferhaltung haben, also die der Meinung sind, dass sie klein und schwach sind und dass die Welt da draußen böse und gefährlich ist, dass die tatsächlich öfter auf der Straße überfallen werden als andere Leute, die der Meinung sind, dass ihnen nichts passieren kann. Jetzt, woran liegt das jetzt, ja? Das kann man natürlich reduzieren darauf, dass vielleicht ihre innere Einstellung darauf einen Einfluss hat, wie sie sich bewegen, dass sie vielleicht so ein bisschen krumm und klein laufen und dann also auch irgendwie rein optisch wie ein typisches Opfer erscheinen, ja, oder wie weich und schwachwilliges Opfer, das sich nicht weiter wehrt. Das könnte man natürlich so sagen, ja. Aber jetzt gibt es ja natürlich auch noch andere Beispiele davon, wo die innere und die äußere Realität aufeinandertreffen, wo es also ganz klare, man kann schon sagen, statistisch signifikante Korrelationen gibt zwischen dem, was im Inneren geschieht, also wo Bewusstseinsstimmungen einhergehen mit großen globalen Ereignissen, die die ganze Menschheit betreffen. Und dazu hat ja der Psychologe Roger Nelson, den ich auf dem Quantica-Symposium getroffen habe und ein sehr langes, interessantes Interview geführt habe, Grundlagenforschung betrieben und auch einen Vortrag dazu gehalten. Und ich glaube, es gibt einen kurzen Clip dazu, den wir vielleicht an der Stelle mal kurz einspielen könnten. Ja, machen wir das einfach. Also der Psychologe Dr. Roger Nelson am Quantica-Kongress, ein kurzer Clip. We used a variety of different, we had probably 10 or 15 different experiments. Wir haben 10 oder 15 verschiedene Experimente durchgeführt. Nicht alle bis zum Schluss, aber in einem Versuch sollten die Leute das Plätschern einer Wasserfontäne beeinflussen, wie weit sie spritzt. Wir hatten auch ein kleines Roboterauto, das von einem Zufallszahlengenerator gesteuert wurde, und die Leute sollten versuchen, es zu sich zu lenken. Auch optische und mechanische Versuche haben wir gemacht. Und in allen Experimenten, die so weit entwickelt wurden, dass sie solide wissenschaftliche Daten lieferten, konnten wir den Effekt immer nachweisen. Das menschliche Bewusstsein war in der Lage, das Verhalten dieser physikalischen Systeme ganz leicht zu beeinflussen. The effect always was there, that human consciousness could change very slightly the behavior of these physical systems. Ja. Und das ist ein wirklich interessantes. Eine interessante Geschichte, da gibt es ja auch in Princeton Forschungen und so weiter, da gibt es also, wo also Menschen auf Zufallsgeneratoren versuchen Einfluss zu nehmen und wo dann einfach statistisch signifikant sich was tut und das wirklich korreliert auch. Genau, also er ist der Leiter des Global Consciousness Project und er ist derjenige, der diese ganze Forschung auf statistisch sichere Füße gehoben hat. Also man hat ja schon immer gedacht, dass es einen Einfluss der inneren Stimmungslage oder der inneren Wünsche auf die äußere Realität geben könnte, aber er hat es tatsächlich bewiesen, und zwar nicht nur statistisch signifikant mit Zufallszahlengeneratoren, sondern, wie er gerade gesagt hat, auch in mechanischen Experimenten. Die haben zum Beispiel auch mal Experimente gemacht, wo kleine Holzbälle eine geneigte Ebene herunterrollen. Und auf der geneigten Ebene sind lauter so kleine Stöckchen eingelassen, die gerade so weit voneinander entfernt sind, dass der Ball durchpasst, aber so versetzt, ja. Und man kann jetzt, also rein stochastisch kann man nicht ausrechnen, welchen Weg der Ball nehmen wird, es sei denn natürlich, man steuert die geneigte Ebene, ja. Aber der Ball, der kommt dann also immer ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts unten an der geneigten Ebene an. Jetzt haben die jemanden davor gesetzt und gesagt, mach mal, dass der Ball eher links runterkommt, und der kam statistisch signifikant eher links runter als rechts. Ja, oder eben eher rechts als links, aber was, das geht gar nicht so. Was sich aber gezeigt hat, war, dass da ein Einfluss passiert ist, und ich habe da sogar mal Filme davon gesehen. Das ist, also normalerweise sollten sich die Bälle in einer Gauss-Verteilung hinlegen, und wenn jemand davor sitzt und sich konzentriert, verändert sich diese Verteilung. Und gut, ich war nicht dabei bei diesen Experimenten, aber anscheinend ist das ein wiederholbares Experiment. Bis zum gewissen Grad. Ja, das ist unzählige Male reproduziert worden. Ja. Und manchmal funktioniert es aber auch nicht, und das ist halt immer das Problem bei diesen Dingen. Aber okay. Eine Sache sagen, die ich in dem Zusammenhang spannend finde. Die haben ja, bevor sie das Global Consciousness Project, also dieses globale Netzwerk von Zufallsgeneratoren um die Welt gespannt haben, um zu sehen, wie sich Massenbewusstsein auf Zufallszahlenprozesse auswirkt, haben sie ja angefangen mit Zufallszahlengeneratoren, und das sind Quantum Event Based, also quantenereignisbasierte Zufallszahlengeneratoren. Das sind also keine ganz normalen Zufallsgeneratoren aus dem Computer, weil da könnte man ja sagen, es gibt gar keinen richtigen Zufall. Die haben also Versuche gemacht, wo so ein Quantum Event Based Random Number Generator darüber entscheidet, ob in einem Gerät, an dem zwei Lampen, eine rote und eine grüne Lampe angebracht sind, die rote Lampe angeht oder die grüne Lampe. Und natürlich ist es so, wie bei allen Zufallsprozessen, dass dieses Verhältnis zwischen roter und grüner Lampe an diesem Holzkasten genau der statistischen Normalverteilung folgte. Ja? Jetzt hat er aber gesagt, setzen wir mal jemanden davor und mach mal, und hat ihm einfach gesagt, also ohne dass er diesen Apparat irgendwie angefasst hat oder irgendeinen Einfluss, irgendeinen mechanischen oder physischen greifbaren Einfluss darauf hatte, mach mal, dass die rote Lampe öfter angeht als die grüne Lampe. Und tatsächlich ging die rote Lampe öfter an als die grüne Lampe. Oder umgekehrt, grüne Lampe öfter als die rote Lampe, wenn er wollte, dass die grüne Lampe öfter angeht. Jetzt haben sie aber festgestellt, wenn sie einen Skeptiker davor setzen, der sagt, das kann nicht funktionieren, das funktioniert nicht, und die haben den also davor gesetzt dann und haben ihm gesagt, mach mal, dass die rote Lampe öfter angeht als die grüne Lampe, dann hat das tatsächlich nicht geklappt, sondern das Umgekehrte war der Fall. Die grüne Lampe ist statistisch signifikant öfter angegangen als die rote Lampe. Also das genaue Gegenteil von dem erwarteten Ergebnis, aber ebenfalls statistisch signifikant und außerhalb der Normalverteilung. Was also bedeutet das? Was könnte das bedeuten? Also meine Interpretation ist, und das ist auch die von Roger Nelson, darüber habe ich mich jetzt mit ihm auch unterhalten, dass eben der Effekt von Geist auf Materie, auf die Materie wirkt, ob wir das wollen oder nicht und ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht. Ja, das ist interessant. Es gibt einen interessanten Eintrag jetzt im Chat, da schreibt jemand, also aber Nelson... Moment, da tut sich so viel, das ist schwer zu lesen. Aber Nelson sagt selbst, the data so far is not solid enough for global consciousness to be said to exist at all. It is not possible, for example, to look at the data and predict with any accuracy what, if anything, the eggs may be responding to. Und er spricht da jetzt wahrscheinlich auf die Princeton Eggs an. Also diese Forscher sind sich natürlich selbst auch nicht ganz sicher, was sie da jetzt wirklich sehen, was sie da wirklich vor sich haben. Ne? Und ich meine, weil du jetzt sagst, da hat man einen Skeptiker davor gesetzt, es gab in den 80ern Versuche von Bonvist in Frankreich zum Gedächtnis von Wasser, höchst umstritten, wurde dann publiziert, wurde dann aber wieder widerlegt, und dann gab es da viele Gegenstellungnahmen, die aber dann schon nicht mehr publiziert wurden und so weiter. Und da war auch das Problem, dass wenn ein Skeptiker im Raum saß, dieser am Ende schon automatisierte Versuchsaufbau, der also am Ende dann Informationen von Aspirin oder was auch immer in Wasser speichert, wohlgemerkt ohne, dass da irgendwas Stoffliches drin ist, da geht es also nur um die Information, und dieser vollautomatisierte Versuchsaufbau ist auch fehlgeschlagen, wenn eine Person im Raum war, die, er nannte es das dann, glaube ich, Störfeld erzeugt hat. Aber genau das ist das Problem, warum jetzt die Wissenschaft an sich nur ganz schwer mit diesen Phänomenen beschäftigen kann, weil man immer wieder, zum einen gibt es da ganz oft Grenzen in der Vorstellung, glaube ich, ja, meine persönliche Meinung, die das verhindern, aber zum anderen eben auch, es ist nicht reproduzierbar und man läuft dann immer wieder Gefahr, auch irgendwie da sich lächerlich zu machen. Es ist reproduzierbar, das ist ja genau der Punkt, es ist ja reproduzierbar. Nicht immer. Aber man, Also der Effekt von Geist auf Materie in Form von Zufallszahlengeneratoren ist reproduzierbar. Aber nicht beliebig und von jedem, oder? Aber er ist nicht, und das ist eben das Problem bei der gesamten Bewusstsein, oder sagen wir mal anders, das ist eigentlich gar nicht das Problem der Bewusstseinsforschung, das ist eigentlich eher ein Problem der wissenschaftlichen Methodik. Es ist nicht unter genau denselben Rahmenbedingungen jeweils wieder reproduzierbar. Denn diese Rahmenbedingungen werden ja von Bewusstsein bestimmt. Von dem Bewusstsein der Leute, die im Raum sind, von allen möglichen Bewusstseinsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Und da ist, und das ist nämlich das große Problem. Die wissenschaftliche Methodik hält sich daran auf, dass sie sagt, es muss reproduzierbar sein. Und zwar unabhängig von Raum, also von Ort und Zeit. Muss es reproduzierbar sein. Und das hat auch einen guten Grund, also das verstehe ich auch, warum man das fordert, aber hier stößt man genau, da gebe ich dir recht, da stößt man an die Grenze dieser bis jetzt äußerst erfolgreichen Methodik. Man stößt an diese Grenze jetzt schon seit Jahrzehnten, aber man findet einfach keinen Weg, damit umzugehen. Es ist wirklich schwierig. Man sieht es ja am Beobachtereffekt, ja, Doppelspaltexperiment, wenn du die Teilchen, die durch diesen Doppelschlitz durchlaufen, wenn du glaubst, das sind Teilchen und die also wie Teilchen misst, dann verhalten die sich an der Stelle, wo sie aufprallen, wie Teilchen. Und wenn du sie aber wie Wellen misst, dann verhalten sie sich wie Wellen. Naja, du kannst also eben nicht sagen, das ist das oder das, sondern hier siehst du wirklich Bewusstsein in Aktion. Das, was wir wahrnehmen, machen wir dadurch wahr. Ja, ich weiß nicht, ob das Bewusstsein in Aktion ist, aber okay, weißt du, was du meinst? Weil je nachdem, welche Erwartungshaltung man jetzt hat, ist es einmal Teilchen und Welle. Okay, ja. Kann man so sehen? Nein, das ist die interessante Frage. So, jetzt, was bedeutet das für uns als Menschheit? Ja? Was bedeutet das, dass wir mit unserem Geist offenbar einen größeren Einfluss auf die Welt um uns herum haben, als uns bewusst ist oder als manchen vielleicht sogar lieb ist. Was bedeutet das? Das ist die nächste große Frage. Das ist jetzt die interessante Frage, ja. Und ich persönlich habe da für mich, habe ich mir also folgende Sachen überlegt, ja. Ich glaube, dass und das ist nur meine persönliche Überzeugung, das ist also, da kann mir hoffentlich keiner jetzt was, wenn ich sage, ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Ich glaube, dass die Sache, auf die man sich fokussiert, die entscheidende Sache ist. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, ob man die Sache bejaht oder verneint. Also wenn man sich sagt, oh Gott, hoffentlich wird das Wetter nicht schlecht, dann fokussiert man sich ja eigentlich darauf, dass das Wetter schlecht wird. Man könnte ja aber auch genauso gut sich sagen, hoffentlich wird das Wetter gut. Dann fokussiert man sich, dann ist das Bild, was man da vor sich sieht, eigentlich ein ganz anderes, ja. Also ein Bild von einer aufgehenden Sonne statt jetzt irgendwie Regen oder sowas. Und ich glaube, dass das Geheimnis ist, wie man die Sachen, die man sich wünscht, tatsächlich in sein Leben bringt. Dass man sich eben auf das fokussiert, was man gerne hätte und nicht auf das, was man nicht gerne hätte. Naja, gut, okay. Mich auch selber immer wieder dabei, wie ich sage, oh Gott, hoffentlich wird das nicht stressig oder sowas. Ja? Oder aber in der Psychologie ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel eine Negierung gar nicht wahrgenommen wird vom Unterbewusstsein. Das heißt, wenn ich sage, hoffentlich wird das Wetter nicht schlecht oder hoffentlich dann wünscht man sich eigentlich, dass es schlecht wird. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Ja. Und jetzt überlegen wir, übertragen wir dieses Prinzip mal auf unsere Institutionen, die es da gibt. Ja? Nehmen wir doch mal das Verteidigungsministerium. Das habe ich schon oft angesprochen. Da sitzen den ganzen Tag Leute und gucken, ob es Bedrohungen gibt, wogegen sie sich schützen könnten. Wie viel Sinn macht denn das, wenn wir wissen, dass die äußere Welt auf das reagiert, worauf wir uns im Inneren fokussieren? Wird es nicht viel mehr Sinn machen, wenn sich die Leute dann da hinsetzen und nach Lösungen finden, friedlich zusammenzuleben? Ja, da werden sie dann sagen, ja wunderbar, kannst du schon machen. Aber das interessiert die Terroristen nicht, die freuen sich, wenn dann alle da rumsitzen und grinsen dümmlich und darauf hoffen, dass ihnen nichts passiert und das glauben und dann haben sie leichtes Spiel. Das ist wirklich schwierig. Das ist natürlich dann immer die Argumentation. Das ist die Argumentation, ja, aber die ist ja nachvollziehbar irgendwo, oder? Also, ja, natürlich, aber man kann sich genauso gut auch allen Ernstes fragen, ob nicht das Auftauchen von Terroristen genau ein Effekt dieser inneren Haltung ist, dass es überall Bedrohung gibt. Ich gebe dir mal nämlich absolut kann man sich das fragen. Oh, ja. Ich gebe dir mal ein interessantes Beispiel. Das ist Beispiel. Ja auch. Es gibt zum Beispiel 2010 ist in einer pakistanischen Wissenschaftsmagazin Journal of Management and Social Science ein Paper erschienen, das heißt A New Role for the Military, also eine neue Rolle für das Militär, wie man Feinde davor, wie man sich davor schützt, dass Feinde aufsteigen und wie man eine alte Herangehensweise zum Frieden folgt. Und darin wird beschrieben, worin also eine neue Rolle des Militärs sein könnte oder liegen könnte, nämlich, dass die Militärs sich allen Ernstes zusammen hinsetzen und transzendentale Meditation betreiben. Aber das gab's doch schon, the New Earth Battalion. Und zwar, um tatsächlich Frieden herzustellen. Die sagen, dass Krieg, Terrorismus und Kriminalität durch kollektiven Gesellschaftsstress verursacht wird und dass die Abwesenheit dieses kollektiven Stresses sich in der Abwesenheit von Spannungen zwischen Ländern ausdrücken kann und so weiter und so fort. Und die sind nicht allein damit, denn es gab laut Medical News Today, also 7 aufeinanderfolgende Experimente im Zeitraum von 2 Jahren während des Libanon-Krieges, wo durch Meditation, durch Friedensmeditation, kriegsbedingte Todesfälle um 71% zurückgingen, ja. Kriegsbedingte Verletzungen um 68%, Konflikte gingen um 48% zurück, Zusammenarbeit zwischen Gegenspielern nahm um 66% zu. Und das Innenministerium von Großbritannien hat auch 2010 eine äußerst ungewöhnliche Form beschlossen, das Verbrechen zu bekämpfen. Sie haben nämlich einem Zeitungsbericht zufolge tatsächlich eine Vereinigung von christlichen Polizisten mit 10.000 Pfund damit unterstützt, dass sie die Kriminalität, wie der Spiegel schreibt, kleinbeten. Ja? Also dass sie das britische Innenministerium lässt 10.000 Pfund springen, damit christliche Polizisten sich hinsetzen und für Frieden beten. Ja, warum machen die denn das? Ja, weil es funktioniert. Haben die alle Untertassen im Schrank? Nein, die Sachen funktionieren. Da gab es auch in Los Angeles, glaube ich, Versuche, wo also meditiert wurde und dann also Verbrechensraten runtergegangen sind. New Earth Battalion habe ich jetzt vorher angesprochen, weil du Militärs angesprochen hast, die da neue Wege gehen wollen. Da gibt es ja dieses wunderbare Buch von John Ronson, Man Who Stared at Goats, wo es das First Earth Battalion, so heißt, wo er das beschreibt, das auch irgendwo einen realen Counterpart hat, das, wo anscheinend wirklich solche Dinge auch versucht wurden und völlig neue Wege gegangen wurden. Äußerst spannend. Also diese Dinge sind auch, ich glaube, die Zeit für die Dinge ist wahrscheinlich noch nicht ganz reif, aber ich hoffe, sie reifen bald, weil wir, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, uns da jetzt völlig bescheuert aufzuführen. Ich hoffe, du hast recht damit, dass das Unterbewusstsein das nicht gar nicht wahrnimmt, wenn du sagst, die Zeit ist noch nicht dazu reif. Ja. Aber ich fürchte, dass es... Ich denke eigentlich schon, dass die Zeit dafür reif ist. Ja, reif? Irgendwie ja und irgendwie nein. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie auf solche Themen reagiert wird, dann kann ich nur sagen, offensichtlich nicht. Wenn man sich anschaut, was passiert in der Welt, dann kann ich nur sagen, das wäre also wirklich ein Ansatz, den man versuchen sollte. Du hast am Anfang dieser Diskussion erwähnt, sehr interessantes Bild gebracht, also diese Abgrenzung zwischen dem Innen und dem Außen, dass die nicht so einfach ist. Ich würde jetzt gerne noch einen weiteren Clip spielen vom Kardiologen Dr. Pim van Lommel, unglaublicher Name, wenn das für dich okay ist. Klar. Ja, weil da geht es also um außerkörperliche Erfahrungen, die sich anscheinend, und das ist ja ein ewiges Diskussionsthema, aber doch recht zweifelsfrei nachweisen lassen, zumindest in diesem Fall. Und deshalb spiele ich jetzt mal kurz diesen Clip und dann begeben wir uns auf den Endspurt dieser Sendung. Man kann kontrollieren, was die Patienten sagen. So Ärzte, Krankenschwester, Familie können bestätigen, dass was sie gesehen haben, dass das wirklich da war. Eine Frau hat eine Komplikation nach dem Geburt und sie hat sehr viel Blutverlust. So, sie verliert das Bewusstsein und da war Panik. In diesem Zimmer und die Krankenschwester rufte die Arzt an und sie war außerhalb ihrer Körper und sie konnte der Arzt sehen, der durch das Krankenhaus, sie konnte durch die Mauer sehen. Sie sah den Arzt hinter dem Tuch stehen und dämmt sagen und kam in, und da war Panik und so weiter. Und sie haben ihr Körper mit alles gemacht. Und dann sagt sie ihre Brille auf dem Tisch nach ihrem Bett. Und sie hat eine Brille von minus 12. Und sie konnte kaum etwas sehen ohne Brille. Und dann war sie bewusst, dass sie alles genau sah, mit allen Details, ohne Brille. Die Brille war da und sie war da oben. Ja. Und das ist wirklich nur ein Fall von weiß Gott wie vielen, wo also nachvollziehbar Menschen außerkörperliche Erfahrungen haben, Wahrnehmungen haben, optischer Art, akustischer Art, wo also auch bei komplettem Hirnstillstand Wahrnehmung da ist, die sich auch bestätigen lässt, die tatsächlich passiert ist, wo sie einfach dann Dinge wissen, wenn sie aus diesem komatösen oder was auch immer Zustand erwachen, wo sie also auch Dinge beschreiben, die bestätigt werden können. Und das wirft natürlich einen ganzen anderen Haufen von Fragen auf, aber vor allem auch, was ist jetzt über Bewusstsein, aber auch über die Essenz unserer Existenz, so möchte ich es einmal nennen, was sind jetzt wirklich wir? Was sind jetzt wirklich wir? Ist das jetzt wirklich nur diese unglaublich komplexe und wundervolle Maschine, die wir Körper nennen? Es ist ja wirklich ein äußerst interessantes Ding, mit dem wir da herumspazieren. Und ein äußerst potentes Ding auch, also nicht falsch verstehen, aber ja. Aber ist das wirklich schon alles? Und da möchte ich jetzt noch zum Ende der Sendung, wir haben jetzt noch circa 15 Minuten, inklusive überziehen, der Begriff Außerirdische ist also ein wunderbarer Begriff, wo ja alles Mögliche vermischt wird. Also wir haben am Anfang dieser Sendung jetzt ein paar Dinge genannt, wo man also wirklich eigentlich einmal annehmen müsste, dass es sich hierbei um tatsächlich, oder dass es sich hierbei um physische Besucher handeln könnte. Es kann eine völlig verzerrte Wahrnehmung sein. Es kann alles Mögliche sein, aber das wäre eine Möglichkeit. Und es ist ja auch nicht abzustreiten, dass es eine gewisse hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass noch andere in dieser Galaxie oder überhaupt in den Milliarden anderen Galaxien existieren und wir können auch nicht mit Sicherheit ausschließen, dass die hierher kommen können. Aber dann gibt es noch, und das geht dann so nahtlos über, und manchmal, glaube ich, wissen Leute gar nicht, von was sie da jetzt sprechen, ob sie jetzt von diesen physischen Entitäten sprechen oder von Wahrnehmungen und Wesen, die sich eigentlich auf einer anderen Ebene abspielen. Vielleicht gibt es dann sogar Wesen, die sich da irgendwie dazwischen bewegen können, aber wo würdest denn du jetzt deinen Hauptfokus legen, wenn du jetzt den Begriff Außerirdische hörst? Was bedeutet das für dich? Das ist eine interessante Frage, aber erlaubst du mir, dass ich kurz noch etwas zu Pim van Lommel sage, weil das ist ein sehr wertvoller Beitrag, den er geleistet hat zur Wissenschaft, den würde ich gerne nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Bitte. Pim van Lommel ist Kardiologe an einem Lehrkrankenhaus in Utrecht in Holland und er hat eine einmalige Studie gemacht. Als Kardiologe hat er natürlich viel mit Leuten zu tun, die einen Herzstillstand haben und die eingeliefert werden ins Krankenhaus. Und er hat an 344 aufeinanderfolgenden Patienten in 10 holländischen Krankenhäusern eine Studie durchgeführt. Diese 344 Patienten hatten also alle einen Herzstillstand, haben alle überlebt. Und die wurden dann systematisch befragt, ob sie sich an irgendwas erinnern könnten aus der Zeit ihrer Bewusstlosigkeit. Und er hat herausgefunden, und ich muss dazu vorausschicken, dass es eine sehr seriöse, angesehene Studie ist. Die wurde auch in The Lancet, das ist sozusagen die Bibel der Mediziner, als Fachjournal veröffentlicht, The Lancet, ja. Er hat herausgefunden, dass 18% der Patienten sich an eine Nahtoderfahrung erinnern konnten und 82% hatten keine Erinnerung. So, was ist eine Nahtoderfahrung? Eine Nahtoderfahrung ist diese Erinnerung an eine spezielle Bewusstseinserfahrung mit immer wieder wiederkehrenden Elementen. Die Leute haben das Gefühl, dass sie in einem Tunnel sind, dass sie aus ihrem Körper herauskommen, dass sie Licht sehen, dass sie eine Art Lebensrückschau erleben, dass sie vielleicht sogar verstorbenen Verwandten begegnen oder dass sie dann bewusst auch mitkriegen, wie sie zurück in ihren kranken Körper kommen. Es gibt auch Berichte von Begegnungen mit Lichtwesen und so weiter und so fort. Ja, wo die Wissenschaft sagt dazu, dass Nahtoderfahrungen, das wird verursacht durch Sauerstoffmangel im Gehirn oder Halluzinationen oder Medikamente. Aber Pim van Lommel konnte in seiner prospektiven Studie, und das ist das Spektakuläre daran, beweisen, dass es nicht so sein kann. Denn erstens hatten alle 344 Patienten Sauerstoffmangel im Gehirn und waren alle bewusstlos und hatten keine Körperreflexe und keine Hirnstammreflexe mehr. Wenn es also so wäre, dass das die Nahtoderfahrung durch Sauerstoffmangel im Gehirn ausgelöst wird, dann hätten ja alle 100% der 344 Patienten diese Nahtoderfahrung haben müssen. Ja? Und Patienten in Depression und Meditation und Isolation haben auch solche Erfahrungen erhöhten Bewusstseins, auch ohne Sauerstoffmangel. Und das sind also nur zwei Erklärungen, warum das keine Erklärung sein kann. Also Pim van Lommel geht tatsächlich davon aus, dass das Bewusstsein nicht ans Gehirn gebunden ist. Und er hat also ganz spektakuläre Beweise dafür gefunden in dieser prospektiven Studie und hat auch ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben, das heißt Unendliches Bewusstsein oder Endloses Bewusstsein heißt es, glaube ich. Pim van Lommel, das kann ich jedem Hardcore-Skeptiker nur nahelegen und natürlich auch gern Medizinern, denn gerade in der Medizin hat sich das noch nicht so rumgesprochen, dass ja auch Menschen im Koma und überhaupt Menschen, die bewusstlos sind oder vielleicht sogar klinisch tot, dennoch Bewusstsein haben kann. Und zwar, das geht bis zu dem Punkt, dass man also klinisch tot ins Krankenhaus eingeliefert wird wegen dem Herzstillstand. Der Krankenpfleger nimmt einem die Zähne raus, die dritten Zähne, und legt die da irgendwo auf so ein Regal oder auf so einen Wagen in eine Schublade rein, ihn zu intubieren und dann Schlauch in die Lunge einzuführen, damit man künstlich beatmet wird. Der Patient ist noch 3 Monate im Koma, wacht dann irgendwann auf, kann sich nach einem halben Jahr wieder bewegen und trifft zufällig den Krankenpfleger und sagt zu ihm, hey, du weißt doch, wo meine Zähne sind. Du hast doch meine Zähne rausgenommen. und beschreibt dann dem Krankenpfleger ganz genau, wo er diese Zähne hingelegt hat, in welcher Schublade, in welchem Wagen, und der Krankenpfleger geht dann dorthin und findet tatsächlich dort diese dritten Zähne wieder. Also so lustig diese Geschichte klingt, aber sie hat sich tatsächlich so abgespielt, und Pim van Lommel hat auch selbst als junger Kardiologe so etwas erlebt, als er 1969 da war, da hat er einen Patienten erfolgreich reanimiert, und der Patient war aber sehr enttäuscht. Er hat erzählt über ein schönes Licht und über Musik und Landschaft und Glücksgefühle und Liebe und über verstorbene Verwandte und war ziemlich enttäuscht darüber, dass er wieder in die dreidimensionale Realität zurückkehren musste. Und das ist das Spannende an den Nahtoderfahrungen, dass sie eine, wie Pim van Lommel sagt, eine transformierende Wirkung auf alle Leute haben, die so etwas erlebt haben, die mal diese spezielle Bewusstseinserfahrung gemacht haben. Dass sie merken, das Bewusstsein geht weiter, auch nach unserem Tod. Und was wir jetzt im Moment hier erleben, in unserer dreidimensionalen Realität, ist nur die Spitze des Eisbergs von Bewusstsein. Und aus all diesen Gründen, die Pim van Lommel hier angeführt hat, habe ich mich dazu entschlossen, also im kommenden Exo-Magazin mich viel damit zu beschäftigen, was Bewusstsein überhaupt ist und wie das Leben nach dem Tod aussieht. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit für uns alle, denn wir müssen uns mal fragen, wie viele unserer Ängste, die wir jeden Tag erleben, eigentlich darauf zurückgehen, dass wir Angst vor dem Tod haben. Ja? Im Grunde endet doch jede Angst, die wir haben, Angst, den Job zu verlieren, Angst, das Ansehen zu verlieren, Angst, kein Geld zu haben, Angst vor Krankheit, endet am Ende immer in dieser ultimativen Angst vor dem Tod, das große Unbekannte, das, worüber nie gesprochen wird, das völlig tabu ist in unserer Gesellschaft, ja, das, worüber man sich lieber nicht unterhalten will, auch wenn wir uns Horrorfilme reinziehen und uns angucken in Actionfilmen, wie Leute massakriert werden, aber wie es tatsächlich ist, selbst zu sterben, darüber will man lieber nicht nachdenken. Und ich bin der Auffassung, wenn wir uns ganz bewusst damit auseinandersetzen, dass unsere Zeit hier in der dreidimensionalen, linear verlaufend erscheinenden Welt nur begrenzt ist und es aber danach weitergeht, dann wären wir befreit von dieser Angst und dann würden wir völlig anders mit dem Leben umgehen, was mit der Zeit umgehen, die wir jetzt hier haben und unsere Zeit, die wir hier haben, vielleicht auch für völlig andere Dinge nutzen, die nicht so durch Angst motiviert sind und durch Ängste gesteuert sind, die uns natürlich auch manipulierbar machen und die uns davon abhalten, das zu tun, was jeder Einzelne für sich im Inneren fühlt, was für ihn wichtig ist. Na, das wäre ja mal eine transformierende Erkenntnis, würde ich sagen. Und da stimme ich dir völlig bei. Also das ist die Angst und das ist auch dieses Thema, wo keiner hinschauen möchte. Und ich glaube, es ist das spannendste Thema. Aber oder ja, doch, es betrifft uns alle und es ist unausweichlich, auch wenn jetzt manche davon träumen, ihr Gehirn zu scannen und dann in einem Computer weiterzuleben. Ja, sollen sie davon träumen, kursiv gestellt. Gut, jetzt noch, wir haben noch 5 Minuten jetzt und ich möchte jetzt auf diese Frage kommen. Was hat jetzt deiner Meinung nach diese Geschichte, dass also, oder dieses Bild, das sich da abzeichnet, dass wir offenbar, dass unser Bewusstsein nicht an das Somatische oder nicht vom Somatischen abhängig ist, nicht an das gebunden ist, dass es also, nehmen wir es einmal so, also körperfreies Bewusstsein gibt, ich glaube, Iloban von Ludwiger nennt es immer so und ich finde es eigentlich sehr schön, also dass es also körperfreie Bewusstheit gibt, dass es also vielleicht auch Wesen gibt oder vielleicht ganze Zivilisationen, die nicht eigentlich so funktionieren wie wir, sondern aus unserer Sicht reine Energie sind oder was auch immer. Aber was hat es jetzt mit dieser ganzen Diskussion um sogenannte Außerirdische und um das UFO-Phänomen zu tun? Wo siehst du da einen Zusammenhang? Wir haben noch 5 Minuten. Der Zusammenhang lässt sich in 3 Buchstaben kurz skizzieren, und zwar EXO, EXO, die griechische Vorsilbe außerhalb. Es ist alles außerhalb von uns selbst. Oder anders gesagt, unsere Wahrnehmung ist sehr auf uns selbst im Inneren bezogen, im Inneren des Horizontes unseres Planeten, im Inneren unserer eigenen Wahrnehmung. Das, was wir für richtig halten und für wahr halten, das ist natürlich richtig und wahr. Alles andere kann nur Quatsch sein. Und das ist also so die Welt, in der wir leben. Und das ist eigentlich auch der Anspruch, den wir haben mit dem Exo-Magazin und überhaupt mit der ganzen Exo-Politik, dass wir das Bewusstsein dafür schärfen wollen, dass es da außerhalb, also Exo, außerhalb von uns noch etwas anderes gibt, das aber wichtig wäre, um das menschliche Potenzial voll auszuschöpfen, hier zu leben, um zu verstehen. Ja, aber ist das wirklich außerhalb von uns? Ist das wirklich außerhalb von uns oder ist das eigentlich nicht etwas, das wir in unserem Inneren finden? Das ist eine sehr interessante Frage und es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, wir wollen hier handfeste UFO-Forschung, aber was ihr macht, ist keine Exopolitik, sondern Esopolitik. Ich wollte gerade sagen, da lache ich immer drüber, weil im Grunde haben sie damit ja eigentlich auch recht, denn das Exo und Eso, wenn man es von der multidimensionalen Warte aus betrachtet, ist tatsächlich, könnte man fast annehmen, dass es dasselbe ist, ja. Denn außerhalb oder innerhalb von uns ist ja auch ein Ausdruck davon, dass wir nicht alles wissen, was um uns herum vor sich geht. Jeder hat halt so ein, ich würde es mal vergleichen wie mit so einer Sanduhr. Ja, eine Sanduhr hat in der Mitte diese Verengung und das ist sozusagen da, wo das menschliche Bewusstsein hängt. Das kann sich nach außen ausdehnen in den Verstand und mit dem Verstand die ganze Welt erfahren und wahrscheinlich so viele rationale Fakten sammeln, wie es niemals in der Lage sein wird, in der kurzen Lebensspanne, die uns hier bleibt, zu analysieren. Es kann sich aber auch nach unten in den unteren Glaskegel ausdehnen, in das Innere und dort ebenfalls aber auf eine ganz andere Art und Weise Sachen erfahren. Und das ist auch ebenfalls ein unendliches Universum im Inneren, das man auf die Art und Weise erkunden kann. Und diese beiden hängen unmittelbar miteinander zusammen, wie wir ja jetzt gerade hier auch gehört haben, durch die Forschungen von dem Kardiologen Pim van Lommel. Es geht also nicht um ein nach außen oder nach innen, sondern es geht uns ganz generell um eine Ausweitung, um eine Vergrößerung des menschlichen Bewusstseinshorizontes. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Also nehmen wir doch jetzt mal, gehen wir erstmal ins Außen, reden wir von den Außerirdischen. Wer erlaubt uns eigentlich, Waffen im Weltall zu stationieren? Haben wir uns je darüber Gedanken gemacht, ob es vielleicht Zivilisationen gibt, die das nicht so okay finden würden? Wie würden die eigentlich reagieren, wenn sie um den Planeten kommen, der von Waffen umgeben ist und sowas? Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache, gehen wir doch mal nach innen. wie sieht es eigentlich aus mit solchen Phänomenen wie Telepathie? Das ist ja jetzt, wie Rupert Sheldrake in unzähligen Experimenten auch nachgewiesen hat, jetzt keine außergewöhnliche, übernatürliche Fähigkeit, sondern es scheint die allergewöhnlichste Fähigkeit von allen zu sein und hat jeden schon mal getroffen, dass das Telefon geklingelt hat und er nimmt es ab. Und bevor er abnimmt, weiß er schon, wer dran ist und sagt, ach, ich habe gerade an dich gedacht. Wem ist denn das noch nicht passiert? Das ist doch völlig normal. Also, ja, und wir halten uns aber an diesem rationalen Weltbild auf, das natürlich viele Vorteile birgt, weil wir auf die Art und Weise, wie gesagt, ich will das nicht an sich verteufeln, viele Erkenntnisse sammeln können, aber es gibt eben noch ganz andere Arten und Weisen, wie man Erkenntnisse sammeln kann. Wusstest du, dass zum Beispiel die Polizei immer wieder regelmäßig auf Hellseher zugreift? Darüber hat ein Soziologe, dessen Name mir jetzt im Moment peinlicherweise nicht einfällt, ein interessantes Paper geschrieben über Kriminaltelepathie, wo er nachweist, dass die Polizei und Sicherheitsbehörden immer wieder auf Hellseher zugegriffen haben, um Mordfälle zu lösen. Im Fall des sogenannten NSU-Terror-Trios, im Moment läuft gerade ein Prozess in München gegen die letzte... Ja, Robert, ich glaube, wir können das jetzt nicht mehr anreißen, aber ja, das war eines der vielen... Die haben auch auf Hellseher zugegriffen, es greifen alle darauf zu, nur nicht wir. Ich denke, wir sollten das tun. Ich denke, wir haben das Recht dazu und wir haben die Fähigkeit dazu und wir sollten uns nicht daran aufhalten, das zu verteufeln, sondern wir sollten es einfach jeder für uns selbst entdecken. So ist es. Man sollte der Neugierde in einem gewissen Rahmen freien Lauf lassen, solange man niemand anderen schadet. Und sollte all diese Dinge erforschen. Ich danke dir sehr herzlich für dieses heutige Gespräch. War äußerst spannend. Die 2 Stunden sind jetzt vergangen wie im Flug. Es gibt jetzt einiges, das wir noch gar nicht angesprochen haben, aber es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass wir hier live sprechen. Danke dir und noch alles Gute bei deinem Umzug. Vielen Dank und danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Sehr gern. Okay.